Hi und einen schönen guten Tag, hallo. Ich bin Abel von den Weltraumaffen. Wir sind die Guten und Populisten sind immer nur die anderen, mit denen man von vornherein nicht diskutieren will. Und damit lasst uns mehrere postfaktische Fake News Nebelkerzen werfen, auf dass sie Verwirrung und Ablenkung hervorrufen, damit von konkretem Versagen von Politik und Medienlandschaft abgelenkt werden kann. Hi der Genau. Rabatt. Wir senden wie immer live aus einer russischen Trollfabrik in Niedersachsen und Hessen und Baden-Württemberg und Hamburg. Aber es ist eine. Sie Das ist ist eine, ja. riesig. Willkommen zu Penis, das Medienmagazin, moderiert von Markus Schwanz. Und dann blende ich doch einfach mal den Chris ein, würde ich sagen. Wa? Damit wir gleich loskorrigieren können. Genau, die erste schöne Sache diese Woche, diese, wie ihr vielleicht noch vom letzten Stream wisst, gibt es ja Korrektiv, diese super tolle Gruppe da mit dem, wie ist dieser Journalismus? Wächterjournalismus. Wächterjournalismus, genau. Eine Milliarde Euro. Wächter Journalismus klingt echt Nazi. Das sind die Watchmen hier und ja, die mussten sich korrigieren, weil sie Quatsch erzählt haben. Und zwar in ziemlich großem Umfang. Über angeblich unhygienische Krankenhäuser haben die eine Reportage gemacht. Und ja, das war wohl alles so ein bisschen übertrieben, was sie da gemeint haben. Ja, aber das verkauft sich doch ganz gut. Weißt du, die Angst vor den Keimen und die böse Pharma-Lobby, die den Menschen ausnimmt, weißt du, das schreibt sich doch von alleine. Da kann auch mal sowas schon unterkommen, weißt du? So. Jedenfalls gab es von denen so eine kleine Einzelfall-Map, wo halt die Krankenhäuser drauf abgebildet waren, die angeblich unhygienisch sind. Ja, und die Karte ist jetzt weg und die mussten halt Fehler einräumen. Weil es da Tja, widersprüchliche Zahlen gab. ist ja schon komisch, ne? Dass die Wächterjournalisten auf einen populistischen Scheißdreck reinfallen, der halt seit 10 Jahren irgendwie oder mehr sogar Dauer geplärrt wird. Krankenhäuser sind am explodieren. Wegen Keimen. Sage ich euch. Ist ganz furchtbar. Aber das ist ja auch nicht das erste Mal, dass die lieben Korrektivleute Scheiße gebaut haben. Ich erinnere daran, dass sie Hillary Clinton zur Wahlsiegerin ausgerufen haben. Dass sie irgendwie keine deutschen Redensarten beherrschen, etc. pp. Also so richtig auf der Höhe scheinen die mir nicht zu sein. Ja, und ich hatte jetzt auch die Woche über gelesen, ich glaube bei Tichy war das, dass Korrektiv auch Geld von der Deutschen Bank bekommt. Und das ist ja auch interessant, weil die ja unter anderem auch gegen die Sparkassen geschrieben haben und meinten, die hätten alle so viel Geld auf der Hinterhand und würden das nur irgendwie bunkern wollen oder so und sich dann da irgendwie kleinrechnen. Da gibt es aber eine Gegendarstellung auch schon von Korrektiv. Angeblich war das Geld von der Deutschen Bank ganz schrecklich zweckgebunden und hat überhaupt nichts mit der Sparkassenrecherche zu tun. Ja, genau wie das Geld von George Soros, das war auch zweckgebunden. Genau, zum Korrektiven, zum Korrektivieren und nicht erwischen lassen. Zweck nicht erfüllt. Ja, es ist halt schon irgendwie lustig, wenn du so einen gesonderten Anspruch auf Korrektheit hast, dann ist es halt eigentlich eher so, dass du die ganzen super tollen Geschichten über irgendwelche Skandale eigentlich alle kleinreden tust, weil bei den häufigsten Sachen ist weniger viel Skandal drin, als man annimmt oder denkt, ob das jetzt Zusätze im Plastik sind oder Krankenhäuser als Todesfallen oder was es auch immer ist. In der Regel ist alles weniger schlimm, wie einem das die anderen Medien bereits schon erzählt haben. Deswegen gibt es eigentlich auch nicht so wirklich Plattformen, die das gut umsetzen, weil du damit nicht Geld verdienst, dass du den Leuten erzählst, dass sie keine Panik haben brauchen. Also, ja, ist halt so, ist halt keine Sensationsschlagzeile wert. Ja. Tja, schon komisch. Ja, und dann. Das ist ein Interview mit dem Herrn Schraven, diesem Proto-Hipster hier auf dem Foto. Das ist ja der sozusagen das Sprachrohr von Korrektiv. Und mein Lieblingszitat aus dem Interview ist, dass sie jetzt noch kein Geld von Facebook nehmen, um sich nicht beeinflussen zu lassen. Also ganz klar ist auch hier wieder der Broterwerb am Ende das Ziel und nicht irgendwas für die Gesellschaft oder sonst irgendwas, sondern... Aber ich denke, sie werden das dann so verkaufen, dass Facebook ja schon was tun muss. Was tun, das ist ja immer dieses Ding davon wegen... Und dann ist halt das, was sie tun können, ist ja den Leuten da Geld für geben, als so eine Art freiwillige Selbstkontrolle oder so. Wir wissen im Moment noch gar nicht, nochmal ein Stück zurück bitte. Wir wissen im Moment noch gar nicht, weil wir überhaupt nicht wissen, wie die Arbeitsprozesse aussehen. Wir wissen nicht, wie viel das sein wird. Wir wissen im Prinzip gar nichts. Aber sie haben den Job. So möchte ich mich auch mal bewerben in der Firma. Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß, den sie hier machen. Ich weiß, ich kann mir das auch nicht vorstellen, aber bitte geben Sie mir Geld. Vor allen Dingen, wenn ich ein Recherchekollektiv bin, ist es auch gut, sich hinzustellen und zu sagen, ich weiß nichts. Punkt. Ich finde das auch gut. Was haben Sie da? 25 Mitarbeiter und die haben im Moment ein Jahresetat von 1,5 Millionen. Finde ich gut. Für rumsitzen und Sachen googeln und vielleicht mal einen Anruf machen oder eine E-Mail schreiben. Ja, ist schon relativ viel. Also ich weiß jetzt nicht, einen Buchhalter einstellen, der die Gehälter macht und die Abrechnung, das kostet jetzt nicht ganz so viel und Journalisten, weiß nicht, wenn er dann halt mit, wenn ihr dann, sagen wir mal, 3 netto verdienen, dann zahlst du irgendwie 7 pro Nase, dann hast du 25 mal 7, was, keine Ahnung, 175 ergibt. Und dann hast du noch 800.000, um Koks und Nutten zu bestellen, oder keine Ahnung. Ja, die müssen ja wahrscheinlich auch irgendwelche Bürogebäude und so weiter und dann Pressekram und Grafikdesign, Webseitendesign, das müssen die alles bezahlen. Das läppert sich. Ja, es läppert sich schon, aber... der Etat hört sich schon ein bisschen groß an, ich weiß nicht. Er erwähnt den auch nur, um sich zu verteidigen, um sich gegen die George Soros-Anklage zu verteidigen, weil sie halt irgendwie, ich weiß nicht, erinnere ich mich nicht mehr, wie viel das war, aber sie haben von George Soros für das Machen von irgendeiner Dokumentation haben sie Geld gekriegt und dann sagt er, ja, aber wenn man das jetzt mit unserem Jahresetat vergleicht, dann ist das super wenig, weil der Tichy die Anschuldigung gemacht hatte. Sie, in einem Paragraph oben drüber, weisen Sie auch darauf hin, dass Sie Geld von Stiftungen bekommen. Wir können uns alle denken, welche Stiftungen da in Frage kommen, nämlich einmal die Stiftungen der Parteien und unsere allseits geschätzte AA, Stasi-Gahane-Stiftung. Und das steht auch in jedem Interview, wir kriegen Geld von Stiftungen. Stiftungen. Kann man diesen ganzen Scheißkomplex nicht einfach auflösen irgendwie? Einfach oder sagen, Stiftungen... gibt es nicht mehr, weil das ist eh nur Geldwäsche und... Ja, es gibt auch diese tolle Bewegungsstiftung, die ist uns ja auch schon ein paar Mal begegnet. Die halte ich da noch eher für wahrscheinlich als die AA-Stiftung. Das sind ja die auch irgendwie bei, was war es, Pinkstink oder so da mitmachen. Aber Korrektiv geht so sehr in die AA-Richtung, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass die kein Geld kriegen. Ich mag mich irren, aber... Also wenn ich jetzt keinen Scheiß rede, dann war die Bewegungsstiftung auch darin involviert, Leute aus Ägypten, Tunesien, Syrien, Saudi-Arabien in den Balkan zu fliegen, um Training bei den Otpor-Leuten zu erhalten, die ja dort eine friedliche Revolution gemacht haben. Wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, müsste ich in den Quellen gucken. Das wäre interessant. Nee, aber ich meine, mit den Stiftungen, ich meine, im Endeffekt können die doch auch Geld von Stiftungen annehmen, aber dann tut es irgendwie halt klar irgendwo abdrucken oder so. Tun die das? Müsste man schauen. Aber ich fand das auch schön. Ja, hier, da verlinkt er ja auf Pointer für eine Definition für Fake News. Und wenn du jetzt hier Steuerung F machst und Fake News eingibst, dann findest du gar nichts. Das ist einfach nur ein kurzer Verhaltenskatalog für Fact-Checker. Ja, vor allem, da stehen lauter Sachen drin, die doch deutschen Journalisten gar nicht gefallen. Irgendwie Objektivität und sowas habe ich da eben gesehen. Konferenz. Und ist Pointer nicht das internationale Äquivalent? Und die sind auch schon mal für politischen Bias halt kritisiert worden. Diese ganzen Fact-Checker werden andauernd kritisiert wegen politischen Bias, genauso wie jedes Umfrageinstitut auch andauernd kritisiert wird wegen politischen Bias. Ich meine, das ist ja normal, ne? Mhm. Und mit Sicherheit werden auch viele von denen in irgendeiner Art und Weise einen Drall haben, beziehungsweise einzelne Mitarbeiter, die für die arbeiten. Vielleicht sollte ich mich mal bei wie hießen sie jetzt, Korrektiv bewerben. Und sagen, ja, hier, ich bin Alt-Writer, ihr braucht mich für politische Diversität. Ich bin außerdem ein Transneger. Dann sagen die, du bist ja voreingenommen im Vergleich zu unseren humanistischen Autoren. Also ich wollte mich bei der EU-Einheit für Fake News bewerben. Da wollte ich am Montag wollte ich bei denen anrufen, mal gucken, ob die mich aufnehmen für eine Weile. Oder ob die mich überhaupt ablehnen, keine Ahnung. Aber es gibt ja auch EU-weit so eine Gruppe, die irgendwie Taskforce für Anti-Fake News oder so, keine Ahnung, wie die das nennen. Die hier. Ja, genau. Da wollte ich mich bewerben, um dann mal zu gucken, was man denn da so macht. Und ich weiß. So auf Russisch. Ich meine, weißt du, Fake News und russischer Einfluss. Aha, die 26.000 PR-Berater vom Pentagon, die 5 Milliarden kosten pro Jahr, die machen keine Fake News. Nur die Russen. Sehr gut. Word according to pro-Kremlin disinformation. Canadian minister is a Nazi-Faser. By the countries are Nazis. Ukrainians are Nazis. Nazis behind uprising in Hungary in 1956. Ja, genau. Und aber Trump-Supporter sind auch Nazis und ja, Fidel ist auch Nazi. Das erinnert mich irgendwie an jemand ein bisschen auf der anderen Seite vom politischen Spektrum. So. Schon komisch. Die war ein Nazi, too. Aber dafür müssen wir ja mal ein bisschen reflektieren. Ja, fantastisch. Ja, dann machen wir mal bei dem Kram hier weiter, obwohl das hier mittendrin ist. Hier, weil doch Russland bereits erfolgreich den Trump ins Amt geputscht hat durch eine Invasion der sozialen Medien, fürchtet man jetzt, dass wenn das Volk sich verwählt, dass das dann wieder aufs Putins Konto geht und man braucht jetzt eine EU-weite Taskforce für Anti-Hate Speech und für Anti-Fake News und für Fake News. Also wir haben schon eine Fake News Taskforce und wir wollen jetzt auch noch eine Anti-Fake News Taskforce, damit wir viele verschiedene Taskforces haben, um Dinge zu tun, die einem nicht so ganz klar sind. Weil, gut, in der Wahl ist es oftmals so, dass wenige Tage bevor die Wahl stattfindet, viel entschieden wird und noch viel rumgerissen werden kann. Allerdings weiß ich jetzt nicht so genau, ob jetzt der Anteil der Bevölkerung wirklich so groß ist, die jetzt auf Facebook einen Artikel lesen, der mangelhafte Quellenangaben hat und dann deswegen in der Wahl sich entscheiden, wie auch immer sie sich entscheiden. Also ich halte zwar viele Menschen für wirklich sehr dumm, aber ich halte nicht alle Leute für so dumm, dass sie auf Facebook einen Artikel lesen und dann deswegen sagen, ha, wir brauchen jetzt die violette Partei für mehr Spiritualität in der Politik. Das wird passieren, definitiv. Also ich weiß einfach nicht. Ich glaube einfach nicht, dass Facebook so ernst genommen wird, wie die Politiker das da behaupten. Das ist, wer nimmt denn Facebook ernst? Also Facebook ist für Quantität bekannt, aber nicht für Qualität. Wenn jetzt der Russe Facebook einnehmen und wir brauchen Anti-Taskforces überall. Naja, komm, Annetta Kahana hat doch die Woche im Interview vor Esoterikern gewarnt, die überall Waffen bunkern. Langsam fühle ich mich auch unwohl. Wer weiß, was da alles passieren kann, wenn die mich mit ihren Orgonstrahlern angreifen. Ich meine, weißt du, wir hatten den ARD-Korrespondenten, da hatten wir einen im libanesischen Bürgerkrieg, der davon berichtet hat, dass aus dem Nachbarland die Milizen unterstützt worden sind. Und der wurde damals kontaktiert vom Intendanten vom ARD und die meinten, dass das ein Narrativ ist, der uns nicht in den Wechsel reinpasst, der da stattfindet, politisch. Also, ich weiß nicht. Sowas meinen die dann nicht. Die meinen dann, wenn der Russe irgendwas ändert in der Wahrnehmung. Also, ich meine, mit dem Internet kommt eh alles mit der Zeit raus. Also, ich weiß nicht, ich finde es nur so unsinnig. Es sind so Nebelkerzen, die man rumwirft. Hauptsache, damit man irgendwas Abstraktes dafür verantwortlich machen kann, dass irgendjemand am Scheitern und am Verlieren ist. Es ist das Patriarchat, es ist eine jüdische Weltverschwörung, es ist der Russe, der Facebook invasiert. Also ich können wir vielleicht irgendwie lösungsorientiert an die Sache herangehen? Also Trollfabriken, die überall aus dem Boden schießen, sind jetzt nicht unbedingt unser Problem. Vielleicht wollen die Leute auch einfach keinen Krieg mit Russland. Und wenn Russland Krieg mit Ukraine anfängt, dann wollen die Leute eventuell trotzdem keinen Krieg. Das ist dann blöd für die Leute in der Ukraine, aber das ist dann halt erstmal so. Das hat dann weniger was mit Putin zu tun, sondern mit Leute wollen halt keinen Krieg. Und hier, der Artikel geht auch nochmal im Detail drauf ein, da die Kirche an Silvester, wo Breitbart einen Artikel drüber geschrieben hat, dass die Leute mit Silvester-Raketen draufgeschossen haben. Die meinten dann, randalieren da übelst, meinte Breitbart, und dann meinten die anderen, na, das sind super harte, krasse Fake News, die den Untergang des humanistischen Abendlandes herbeirufen, und deswegen brauchen wir jetzt EU-weite Taskforces für was auch immer. Wobei, zumindest kommt in dem Artikel auch vor, dass zum Beispiel jetzt ein verschwörungstheoretisch angehauchtes Portal sich auch einfach nur nach anderen Narrativen umsehnt und einfach den russischen übernimmt, weil das halt deren Brotverdienst ist, mit alternativen Ideen und Narrativen anzukommen, und dass jetzt da nicht unbedingt irgendwo verdeckt Geld fließen muss. Und am Ende wird auch ein Professor zitiert, der meinte, könnt ihr vielleicht einfach eine Geldverbindung nachweisen, wenn ihr ein Outlet diskreditieren wollt, ist es nicht einfacher, weil so mit Weltanschauung, und wenn jemand tatsächlich den kompletten russischen Narrativ übernehmen möchte, weil er den toll findet, dann soll er das doch machen dürfen. Also so irgendwie. Ich meine, im Irak gab es Massenvernichtungswaffen, die aus Brutkästen auf den Boden geworfen worden sind. Das sind auch Fake News. Also ich weiß nicht. Fake News machen immer nur die Russen. Nicht die Amis. Nicht irgendwer, wer halt irgendwen täuschen möchte. Waren die Brutkästen nicht in LKWs untergebracht? So, ja. Mobile Brutkästen? Genau, mobile Brutkästen. Ja. Und da wurden Massenvernichtungswaffen lebendig auf den Boden geworfen. Deswegen waren wir zweimal im Irak. Oder friedliche, moderate Rebellen, die den Dschihad verfolgen, während sie moderat sind in Syrien. Was, so, ich haut doch halt mal auf den Tisch und sagt, ja, Regime Change für Demokratie finden wir toll. Und dann sagen alle, finden wir aber nicht toll. Dann können die Politiker sagen, machen wir aber trotzdem. Aber nicht so tun, als ob man selber keinen Dreck am Stecken hat. So, ich keine Ahnung. Ich meine, ich will jetzt Russland jetzt auch nicht zu sehr in Schutz nehmen, aber Russland sagt, sie machen dasselbe, was die USA macht. Die USA soll sich der UN unterwerfen, und dann macht das Russland auch, oder man macht halt einen Eigenweg. Und Eigenwege ist man zum Beispiel im Bosnienkrieg gegangen. Jugoslawienkrieg. Ja. Das ist ja auch schon mal gut hier. Vielleicht eine Fake News Checker-Seite. Fake News. Ach ja. Ja. Mit Schweden. Schweden sieht sich ja auch als schweres Opfer von Disinfo. Ja. Weil ja dort Right-Wing Death Squads Leute vergewaltigen und dann das auch noch so aussehen lassen, als ob das Araber wären, die das auf Facebook streamen. Also. Ich habe gerade die Woche auch wieder einen Artikel gelesen, dass es halt immer schlimmer wird und dass es wirklich jetzt Viertel gibt, wo die Polizei im Endeffekt nicht mehr hingeht. Und wir hatten das ja auch schon öfter, dass in Schweden halt die Polizei auch händeringend Leute sucht, angeblich. Ja, dass 80% der Polizei kündigen möchte, und zum Teil da schon so eine Spirale im Gange ist, dass immer mehr Leute kündigen und man Rekorde hat, dass noch nie so viele Leute gekündigt haben und dass deswegen der Druck auf den Rest größer wird, aber niemand zur Polizei gehen möchte. Aber sie sind feministisch. Mein Gesicht hinhalten, damit es mir dann jemand einschlägt, damit ich kein Rassist bin. Nee. Ja. Warum denn? In Berlin gab es die Woche auch an einem Tag gleich zwei Übergriffe von Menschengruppen auf Polizisten. Es wird hier genauso werden im Endeffekt. Bei uns sind die Polizisten halt noch nicht ganz so frustriert, aber du hast ja auch in den letzten Tagen und Wochen einiges von Polizisten darüber gehört, dass die Lage hier auch nicht rosig ist von der Motivation und ja, frag mich, wo das hinführen wird. Ja, wir brauchen mehr Polizei, könnt ihr euch schon mal darauf vorbereiten, das werden im Bundestagswahlkampf alle fordern. Ja. Aber das hat doch die AfD schon vor einer ganzen Weile auf ihrem Wahlprogramm stehen und jeder meinte, die wollen Polizeistaat machen. Jetzt kommen dann die anderen Parteien und fordern das. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Da brauche ich jetzt jemanden von der Tagesschau, der mir das erklärt. Obergrenzen und alles mögliche andere auch. Obergrenzen für Polizei. Obergrenzen für Politiker. Das wird vielleicht helfen. Drei oder so, mehr brauchen wir nicht. Scheiß. Wir brauchen nur einen. Eine schöne ungerade Zahl, damit man keine Unentschieden hat. Keine Unentschieden. Da darf sich auch keiner enthalten dann. Nee. Ja, das finde ich auf jeden Fall auch gut, dass sie sich jetzt hier endlich mal um die Mondlandung kümmern. Also, ich meine, das wird ja so riesige Probleme verursachen, wenn diese Nummer mit der Mondlandung irgendwie falsch aufgenommen wird. Aber das kann doch gar nicht gefaked sein. Ich sehe da einen Fußabdruck im Mondsand. Was soll das gewesen sein? Ein Alien? Es gibt schon Geld, der Mondsand. Wunderbare Mockumentary darüber. Kennt ihr die? Da haben sie super Sachen zusammengeschnitten aus dem Raumprogramm der Amis und dann aus Interviews mit Stanley Kubrick und halt Leute zwischendrin als Professoren oder als Sachverständige oder Wissenschaftler eingeblendet, die Schauspieler waren. Und die bauen das so schön zusammen, dass ein Kumpel von mir mich angerufen hat, ich habe gerade die Doku gesehen. Die waren gar nicht auf dem Mond, die haben das mit Stanley Kubrick gefaked. Und ich habe mir das Ding danach halt angeguckt und hab so einen Moment auch gedacht, das ist echt krass. Aber am Ende raffst du es natürlich. Das ist ein wunderschöner Film. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Nixon, Kubrick und der Mann im Mond. Vielen Dank, Frau Teschler. Ach. Auf jeden Fall gab es hier wohl auch Vögel auf dem Mond, wenn ich das so richtig sehe. Und bestimmt auch einen Hund oder so. Oh, nicht schlecht. Ne? Also hört mit diesen Lügen auf, ihr Russen. Ist das vielleicht ein SS-Stiefelabdruck? Dann hätte ich auch noch eine Idee, was da los sein könnte. Ja, vielleicht. Wer weiß. Apropos. Pussy Grabs Back. Pussy Grabs Back. So intelligent. He will not divide us. He will not divide us. He will not inside us. Not inside us. Ich meine, Pussy Grabs Back ist halt auch so ein unglaublich fantasieloser Counter-Narrativ, dass der einfach auch nur von Ideologen kommen kann. Ich sehe da immer gleich ein Anime vor mir. Weiß nicht, woran das liegt. Kann ich mir in einer anderen Form eigentlich gar nicht vorstellen, Pussy Grabs Back. Mit Tentakeln. Ja, irgend so ein Anime-Monster, was eine riesige Vagina ist, die alles auffrisst. Der Name von nächsten James Bond-Film. Was? Radical Solidarity? Nein, Pussy Grabs Back. Octopussy Grabs Back. Pussy Galore Grabs Back, Mensch. Ja, die Anne. Mal wieder. Guck, da oben lächelt sie aus dem kleinen, runden Ding raus. Radikale Solidarität. Die hat nämlich sich dem wahnsinnig zahlreichen deutschen Trump-Protest angeschlossen, von dem wir letzte Woche schon mal ein Video gezeigt haben. Ich sage nur Allahu Akbar. Und hat dort eine Rede gehalten auf Englisch, damit der Trump sie auch versteht. Ich bin mir sicher, er hat aufmerksam zugehört. Ja. Ich weiß nicht, wollen wir sie einfach lesen oder was wollen wir machen? das Beste draus. Ja, also auf jeden Fall sieht sie Totalitarismus und Faschismus auf dem Aufstieg überall. Ich glaubt, auch. Also wenn ich mir diesen Marsch da angucke, dann sehe ich das auch so. Demand ja, even more reproductive justice. Wo fehlt es denn an Rechten? Ernsthaft. Die sind doch alle ganz aufgeregt, weil Trump jetzt da die Gelder gestrichen hat. Ja, für Abtreibungen im Ausland, die von der amerikanischen Regierung finanziert werden würden. Ja, wo dann die Niederlande innerhalb von 12 Stunden, 24 Stunden den kompletten Fund ersetzt hat, in der Koordination mit 20 anderen Ländern das erste Geld beigesteuert hat und jetzt daran arbeitet, dass man das mit den anderen Ländern koordiniert, was dann bereits jetzt dann schon umgesetzt worden ist. Also das Programm läuft einfach nur weiter, der Geldgeber ändert sich und Außerdem habe ich auch darüber gelesen, dass das sowieso so ein Ding sein soll, was immer wieder von Demokraten eingesetzt wird und von Republikanern weggemacht wird. Ja, also die Republikaner treiben das ab und die Demokraten. Ja, aber ernsthaft, was sind denn die feministischen Argumente, was reproduktive Rechte angeht in Deutschland? Ja, also. Abtreibung im 16. Monat. In Amerika gehen die wahrscheinlich davon aus, dass diese Planned Parenthood-Abteilung da defundet wird, also kein öffentliches Geld mehr bekommt auf lange Sicht. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn das passiert, dann kann sich diese Organisation das schön selbst, sind die da schön selbst dran schuld. Weil nämlich das zwar stimmt, dass die Republikaner haben die schon lange irgendwie da auf der Abschussliste, aber das sind halt nicht nur Abtreibungskliniken, die machen, sondern du kannst da halt auch Krebsvorsorge und sowas machen für günstig, beziehungsweise für umsonst. Und insofern haben die halt schon eine Daseinsberechtigung, aber weil die halt in letzter Zeit nur auf diese Abtreibungsnummer geritten sind und oh mein Gott, unsere Rechte und so weiter und so fort, haben die halt bei allen Leuten dieses Bild erzeugt von wegen Planned Parenthood, das sind die Abtreibungskliniken. Mhm. Und deswegen sind die Leute halt eben, die das weghaben wollen, werden dann auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese keine Funding mehr kriegen. Und das wird das Einzige sein, was sie da machen können, gesetztechnisch, weil das Ding ist, dass Abtreibung generell in Amerika legal ist, ist ja eine Supreme Court-Entscheidung. Das ist ja gar kein Gesetz oder so, was man einfach aussetzen kann. Das ist eine Grundsatzentscheidung. Und du kannst jetzt halt nicht einfach irgendwie dagegen an Gesetze schreiben oder irgendwelche Orders vergeben. Das funktioniert halt nicht. Also das Recht ist da und das kann dann auch keiner wegnehmen. Aber sie können halt diese ganzen Organisationen da irgendwie denen das Leben schwer machen. Mit irgendwelchen neuen Statuten, die sie erfüllen müssen und sowas. Das ist in der Vergangenheit auch schon passiert und das ist halt das, was sie jetzt wieder machen können. Und das ist halt das, worüber sie sich aufregen. Und das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes als diese Sache mit zum Beispiel der Bäckerei oder der Pizzeria, die irgendwie irgendwem nicht verweigern darf, ihren Kuchen zu backen oder ihre Fest zu beliefern. Jede Regierung versucht dann irgendwo auch natürlich so ideologische Themen mit durchzudrücken, die ihr von der Wählerschaft halt ans Herz gelegt werden. Und das sind bei den Konservativen nun mal in Amerika ziemlich viele Pro-Lifer. Ja, wie gesagt, sie sind da selber dran schuld. Also wenn sie das von vornherein gelassen hätten, dieses Ausgekotze darüber, dann wäre das auch nicht so auf dem Schirm gewesen, weil du da halt wirklich irgendwelche Demonstrationen gesehen hast, wo alles voll war mit diesen Planned Parenthood-Schildern, wo irgendwie drauf stand, von wegen unsere hier Abtreibung, nehmen sie uns nicht weg. Ja, dumme Sache. To protect the rights of marginalized groups and to assess that every human needs to have their human rights protected and respected, sadly is still radical. Sorry, wenn Angela Merkel das sagt, ist es nicht mehr radikal, dann ist das Mainstream. Und vor allem, also das sind auch zwei Aussagen. Ja. Einmal ist es ein Code für, wir müssen irgendwie Sonderrechte für bestimmte Menschen schaffen und gleichzeitig verbindet sie damit, dass jedermanns und jeder Fraus Menschenrechte geschützt und respektiert werden sollen. Also Blödsinn. Ja, also okay. Das ist so, wenn du dem einen zustimmst, dann musst du auch dem anderen zustimmen. Und das ist einfach. Und wenn wir da jetzt einfach mal nochmal konsequent weitergehen, ne? Also man muss die Menschenrechte von jeder Person beschützen. Ich dachte, sie mag keinen Imperialismus. Ja, weil man hat doch. Wenn alle Länder einmarschieren und das imperial durchsetzen, dass jeder Menschenrechte hat, ist irgendwie so die einzige Möglichkeit, wie man allen Menschen Menschenrechte geben kann. So also möglichst schnell zumindest. Ja, also ist es auch. Also ist halt scheiße. Das Ding ist halt sollte man trotzdem nicht machen, weil es nicht hilft, den Leuten Demokratie und Menschenrechte aufzuzwingen. Hat man ja in Deutschland gesehen. Aber ganz ehrlich, das ist so selbstwidersprüchlich. Also, damit ist bestimmt auch hier Muslim-Ban gemeint. Was ja, weil Obama hat 2011 das auch mal schon ausgesetzt. Da war nichts haram. Dann jetzt drehen alle durch. Ja, vor allem, es ist ja kein Ban auf Muslime, sondern es ist, wie viele Länder sind das? 7? Wo jetzt einfach nur die Einwanderung nach Amerika geblockt ist erstmal. Was halt Länder sind, die dafür bekannt sind, dass sie halt radikale Muslime und Terroristen massiv hervorbringen. Quatsch, ja. Somalia ist ein super stabiles Land, was ein Paradies auf Erden ist, und die Medien, die sind nur neidisch auf die paradiesischen Zustände dort, und deswegen tut man Fake News erfinden, dass es in Somalia schlecht hergeht. Leute, in Somalia gibt's Piraten, lasst uns da hingehen. Genau. Ja, ist denn eigentlich klar, ob das jetzt, also ist das jetzt ein Einreisestopp oder ist es nur ein Einwanderungsstopp? Weil das englische Wort Immigration wird ja sowohl für das eine wie auch für das andere benutzt. Ich glaube, es ist ein richtiger Einreisestopp, weil es haben auch Leute lamentiert, dass damit Leute aus dem Urlaub nicht zurückkommen könnten und ähnliches. Also. Hä? Na gut, das hört sich ein bisschen quatschig an, ehrlich. Nee, ich habe keine Ahnung. Aber die Diskussion im Netz dreht sich momentan vor allem um die Frage, ob das auch für Green Card Leute gilt, die halt schon eine Green Card eigentlich haben. Und es sieht wohl so aus, als würde das für die auch gelten. Und da sind halt ziemlich viele natürlich auch verständlicherweise angepisst. Auch schon gelesen, dass irgend so ein Richter schon gesagt hat, dass das eh nicht halten kann, wenn die Leute Aufenthaltsgenehmigungen haben. Ja, also jeder, der quasi jetzt eine Aufenthaltsgenehmigung hat, dem kannst du nicht einfach die Aufenthaltsgenehmigung entziehen. Das funktioniert nicht. Ja. Ja, Ali Utlu hatte sowas geschrieben, dass da Green Card Holder abgelehnt wurden, aber das habe ich auch noch nicht bestätigt gesehen. Und ja, und wie gesagt, 2011 hat Obama das mit dem Irak gemacht, Einwanderungsstopp für 6 Monate, glaube ich. Da hat sich kein Schwein beschwert. Aber das wird sich jetzt, glaube ich, durch die gesamte Trump-Präsidentschaft ziehen, dass immer, wenn Trump irgendwas macht und dafür kritisiert wird, stellt sich heraus, hey, Moment, Obama hat was gemacht, was verdammt ähnlich war, und niemand hat sich beschwert. Ja. Weil die halt einfach Partisanendenker sind. Das ist ja auch so wie mit der Mauer. Also wenn Hillary eine Mauer vorschlägt oder Bill eine Mauer vorschlägt, dann ist es eine humanitäre Mauer für Frieden und Freiheit und Gerechtigkeit auf Erden. Und wenn ein Konservativer von der Mauer spricht, dann will er den Ostblock wieder aufbauen. Also weißt du, aber wir haben mit Mauern haben wir das ja auch in Europa so. Wenn Spanier Mauern bauen, dann sind es gute, ordentliche, humanitäre Mauern. Wenn in Osteuropa eine Mauer, dann ist das haram bis zum geht nicht mehr. Und ich mir einfach nur so denke, ja, wir können über Mauern und Grenzen sprechen, wir können über ungleiches Wachstum auf der Welt sprechen etc., aber können wir zumindest sagen, dass dann alle Mauern doof sind oder alle Mauern gut, oder also nicht dieses Bills Mauer ist gut, Hillarys Mauer ist gut, Trumps Mauer ist doof. Und man muss in dem Zusammenhang auch darauf hinweisen, dass es seit Jahrzehnten Einreiseverbote für die Bürger von Israel gibt, und zwar in so gut wie allen Golfstaaten und anderen muslimischen Staaten, wie zum Beispiel Bangladesch. Also das kräht doch auch kein Hahn nach heutzutage. wenn offensichtlich du, der eine darf den Zutritt verweigern und der andere darf den Zutritt nicht verweigern. Wo sind da die Menschenrechte alle gleich? Bla bla bla. Privilegien musst du doch mal checken. Was ich auch irgendwie lustig fand, ist so, dass es auch teilweise geschrieben wurde, ja, jetzt müssen die Leute flüchten und die können dann nicht nach Amerika flüchten. Ja, ich dachte, ja, jetzt entscheidet euch mal. Entweder sind das ganz normale Länder, wo alles prima ist, oder das sind Länder, aus denen man flüchten muss. Aber das Amerika ist auch das erste, wo ich als Iraker dran denken würde. Da fährt wahrscheinlich Bagdad Mitte auch ein Bus direkt nach Detroit oder so. Ja. Ja. Und das Ding ist mit Israel, es ist auch so, wenn du Israel bereisen tust, dass du zwei Pässe brauchst, falls du dann auch in irgendwelche muslimischen Länder rein willst. Also du musst dann gucken, welche dir die Einreise verweigern, aber wenn du jetzt als, keine Ahnung, Franzose nach Israel reisen tust und dann weiter willst in muslimische Länder, dann kann es gut sein, dass sie zu dir sagen, oh mein Gott, du bist Teil der jüdischen Weltverschwörung, wie kannst du nur? Und dann darfst nicht einreisen. Also ich, das ist dann nicht gut, wenn man auf ein ähnliches Niveau runtergeht, aber dieses, oh mein Gott, USA, die sind am Durchdrehen, die machen furchtbare Dinge. Also ich will auch keinen Faschismus haben, aber ich habe keinen Bock auf diese ständige Panikmache. So, ich, keine Ahnung. Und das hier ist ja echt der Hammer auch, dieser Satz. So let us center the lives of those who are the most vulnerable because of sexism, because of racism, homophobia, transphobia, classism, ableism, Islamophobia, antisemitism. Only by centering those experiences are we able to envision and create a better and just society for all of us. All of us. All of us. Das ist echt. He will not divide us. He will not divide us. Wir müssen uns also ganz tierisch auf die schlechten Dinge konzentrieren und noch so klein müssen wir sie ausrotten, aber über den Rest reden wir besser nicht und das wird schon alles, oder was? Ja, anderen Leuten geht es ja schon gut. Mhm. Ja, den Netzfeministinnen zum Beispiel. Ich fand noch einen Satz da total geil, nämlich war das irgendwas mit der physischen und geistigen Sicherheit. Aber ich weiß nicht, ob wir den gerade finden. Geistige Sicherheit, wenn du um die besorgt bist, dann mach einen Termin beim Psychologen. Ja, ne? Listen, die können dir helfen. Listen, learn, follow their lead. Ja, folge dem Leader. Folge dem Führer. Ja, super. Kommt es den Leuten eigentlich nicht in den Kopf, dass Nationalismus Gleichmacherei ist, darüber, dass man sagt, alle Deutschen oder alle Franzosen sind die geilsten? Und dass du hier kommunistische Strömungen hast, die sagen, wir machen alles gleich und dadurch werden wir eins. Und das ist einfach diese Kollektivscheiße, halt immer irgendwie dazu führt, dass aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Haufen Leute am Ende sterben. Also das ist so, find your people, don't let yourself become isolated, don't normalize what is happening. Das ist so wieder auf dem Niveau von Laser-Uschis Netzwerking-Tipps. So, find your people. What the fuck? Ich denke, es geht darum, dass alle zusammen. Wer sind denn dann your people? Die, wo dieselben Buzzwords verwenden. Do you mean your people? Practice radical solidarity, even in the smallest ways. This is not a movie where the hero swoops in just in time to save everyone from the bad guy. Oh Gott. Tja. Follow the leader. Ja, ich habe das noch kurz gefixt. We the people know whites, sagt der Chat. Vizuraner, legt eure Armbinden an. Zeigt radikale Solidarität. Grab them back. Ich habe immer so eine leichte Ablehnung gegenüber Leuten, die Medienschaffende sind, aber das irgendwie noch mit Aktivismus verbinden, weil das für mich immer sowas von einer Marketingstrategie hat. Radikale Solidarität. Kauf am besten mein Buch. Ich für den gerechten Kampf. Komm, ich schreibe gut. Ich bin für die gute Sache. Weißt du, das ist so. Ich weiß, ich habe da immer so eine leichte Ablehnung, weil halt dann vielleicht das Buch einfach nicht so gut ist und es eine Verkaufsstrategie ist und das Dünnsches ja, ist, was ihr redet. Frau Witzorek ist ja auch Social Media Consultant. Ja, ja. Und der Weihnachtsmann lebt wirklich am Nordpol und ist nicht ein Werbegag von Coca-Cola. Sie möchte aber gerne auch zum Social Media Kommissar aufsteigen. Ja. Fix Bayonets! Da hatten wir doch auch den Luxemburger, der vorgeschlagen hatte, dass man ein Internet wie China bekommt. Da wärst du denn gut aufgehoben in der Zensurabteilung. Das ist so zum Aufheitern zwischen den ganzen schweren politischen Themen. Ich bin da ein bisschen, also es ist ein Gamergate-Thema hier, Sexismus in Videospielen, kann sich ja jeder denken. Genau, lesen Sie Nina Kiel, alles genau, gut. Genau, das habe ich auch alles gelesen. Auf der anderen Seite fand ich es dann aber ganz interessant, weil zumindest hat es den Eindruck gemacht, als ob wir einen Kool-Aid-Trinker hätten und einen, ja, so Schauder so ein bisschen, ja. Und der hat dann Ein Zaunsitzer, ja. Ein Zaunkönig ja, und ja, cool. Ja, aber es war ganz interessant, ihm zuzuhören, weil er dann zum Beispiel bei einem Ding meinte, ja, du würdest du denn deinem Neugeborenen, wenn du jetzt ein Kind hast, würdest du dem denn einen rosa Strampler anziehen? Und der Typ so, nee, warum denn? Das ist doch voll mädchenmäßig. Der bekommt irgendwie was Blaues oder so. Das ist doch total normal. Was willst du von mir? Ja, aber weißt du, es sind solche Stereotype, die schon, was? Blödsinn. Also es war... Wer die Zeit über hat, das sind 2,5 Stunden und sich für Gamergate interessiert, das ist ganz unterhaltsam, so den Normies irgendwie zuzuhören. Sie haben natürlich überhaupt nicht alle Quellen und haben ziemlich viel Blödsinn geglaubt, aber trotzdem ganz unterhaltsam. Ich fand es am Ende besser, als ich dachte. Okay. Ja, ich hatte irgendwie diesen einen Tweet von den Leuten gesehen in dem Gamergate-Hashtag auf Deutsch und ich habe dann da mal diese Studie verlinkt von der Uni Köln und dann hat er sich bedankt, der eine da von dem. Ich weiß nicht, haben Sie das mit aufgenommen in Ihren Quark oder? Ich weiß es nicht. Also ich habe mitgekriegt, also ich habe Ihnen nur gesagt, wann Schlumpfine das erste Mal aufgetreten ist, weil sie nämlich sehr lange daran, ja, Schlumpfine kam ja erst aus den 90ern und so. Und von wegen, die kamen späten 60ern, also als noch ein ganz anderes Frauenbild geherrscht hat. Also das ist wieder mal so ein typisches Ding, dass sie Sachen schlecht machen, die einfach einen historischen Hintergrund haben. Schlumpfine ist Schlumpfine, weil sie aus den 60ern kommt, vor der Studi-Revolution. Ja, und dass sie hier die Margaret McLennan als glaubhafte Gamergate-Quelle, so das Beste, was wir gefunden haben, so ungefähr verlinken, finde ich auch eher. Die hatte doch eher was mit Milo zu tun als mit Gamergate. Eben, ja. Also das ist so ein Trittbrettfahrer gewesen, die sich auch extrem selber produziert hat und fand ich überhaupt nicht wichtig. Das war so jemand, den ich gleich in die Spaghetti-Ecke gesteckt habe und gesagt habe, nö, brauche ich nicht. Ja, da gab es mal so ein lustiges Ding, wo sie hier den TJ Amazing Atheist, wo sie ihm erzählen wollte, er würde keine Konservativen kennen. Ach ja. Kaputt gelacht hat und gesagt hat, ich bin in, wo war das da, in, wie heißt der Staat? Texas ist doch. Kansas. Nee, hier mit New Orleans, der Staat, da ist er doch her. Ja. Ich dachte, der wäre Texaner gewesen. Nee. Auf jeden Fall da ist er aufgewachsen. Missouri? Nee, Mississippi? Einer von den beiden. Louisiana, ja. Ja, das war unglaublich frustrierend, weil die hat einfach nicht zugehört in dem Stream. Und er halt, meine ganze Familie sind nur Konservative. Und sie, nein, du kennst doch niemanden. Ach, ganz komisch, ganz abstrus und unglaublich langweilig zuzuhören. Ja, aber wo wir gerade bei Drunken Peasants sind, da gab es diese Woche ja auch was Lustiges zum Thema Zensur und so. Und zwar haben die auch ihre Podcasts bei Soundcloud hochgeladen Und da wurden die gelöscht mit einem Copyright-Claim von Various. Ja, also, ohne dass man das gewusst hat. Und diese Woche, also Soundcloud, muss man dazu sagen, ist halt auch ein deutsches Unternehmen. Die haben ihren Hauptsitz in Berlin. Die wurden in Schweden gegründet und sind dann irgendwann nach Berlin gezogen. Und als sich die Leute dann, die Fans von den Drunken Peasants, da bei dem Support-Account erkundigen wollten, was denn Copyright-Strike von Various bedeutet, da haben die dann irgendwie als Antwort gekriegt, Alt Right. Irgendwie. Die haben immer nur mit Alt Right geantwortet. Ja. Okay, also, Drunken Peasants ist Alt Right. Okay, sie sind beschuldigt und ihr Content wird runtergenommen. Was wird mir vorgeworfen? Classified. Okay, wer ist mein Anschuldiger? Classified. Warum macht ihr das, Alt Right? Das ist eh dieses Ding. So, du kannst dich mit einer deutschen Mentalität angucken und dir die Politik in einem anderen Land angucken und das eins zu eins übersetzen. Keine Ahnung, die Demokraten wären, ich weiß nicht, irgendwo CDU-mäßig. Also die Demokraten in den USA sind eher so CDU-mäßig von der Politik her. Also du kannst ja nicht sagen, aus deutscher Sicht Alt Right sind die Drunken Peasants. Das ist vollkommener Bullshit, Alter. Das ist so, ich... Oh Gott. Deutsche, Alter. Das Beste. Da haben wir mal ein IT-Unternehmen in Deutschland und dann kommen die mit sowas an und wollen dann deutsches Recht international umsetzen. Oder deutsche politische Gefühle umsetzen. Ja, weil das Witzige ist ja, dass sie es da auch halt über das Copyright probiert haben. Und das ist ja eigentlich so traditionell der Trick von irgendwelchen Kreationisten oder irgendwelchen Islamisten oder irgendwelchen Feministen, was du da mit Thunderfoot, dem YouTuber, irgendwie über Jahre hinweg probiert haben, immer wieder andere Leute. Und jetzt ist das hier irgendwie die ARD gegen vulgäre Analyse und jetzt noch dubioser halt eben diese Drunken Peasants mal. Also ich bin mal gespannt. Also wenn ihr irgendwann Copyright-Claim auf diesem Kanal seht, wer weiß, was das noch für Kreise zieht. Also. That is good. I didn't join the march. I've had enough of Obama's hierarchy of grievance. Ja, Mann, Alter. Ein spontaner Women's March, wo 40 oder was waren es, 50 Organisationen von einem unbekannten Milliardär gesponsert worden sind, die den Marsch organisiert haben, der sich aber ganz organisch schon alleine aus einem Facebook-Post entwickelt hat. Und das war der größte Protest ever in der Geschichte von allem, was es je gab. Weil die Größe der Menge der Menschen auf jeden Fall was über Inhalt aussagt. Es müssen nur viele Leute dran glauben, dann wird es schon richtig sein. Wenn die rosa Mützen tragen, funktioniert das. Ja. Aber das hier ist eigentlich was mich sehr gewundert hat, weil das ist ein Artikel im Guardian und schon der Titel hat mich stutzig gemacht. Und wenn ich dann lese, President Obama and the social justice warriors who fueled his presidency, da weiß ich gar nicht, ob ich wirklich auf dem Guardian bin oder ob Godfrey Elfwicks mal wieder geschafft hat, irgendwie was unterzubringen. Nee, es klingt fast ein bisschen nach Breitbart, ehrlich gesagt. Ne? Ja, also ich habe gehört von diversen Leuten aus Deutschland, dass Social Justice Warrior ja ein Begriff wäre, den nur Neonazis benutzen. So wie gut. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall, das muss so sein. Das hat die Kahane-Stiftung bestätigt. Und das hat Korrektiv auch geprüft danach nochmal. Naja, finanziert wurde das Ganze von der Amadeo-Antonio-Stiftung. White women need to sit down and shut up. Black lesbian women should have priority. They get a voice. Privileged people don't. Das Ding mit Obama ist halt, Obama ist sehr charismatisch. Aber Obama selber war jetzt als Präsident jetzt nicht unbedingt das Stärkste oder so richtig gut. Ich meine, er hat auch einen Kongress gehabt, der jetzt nicht so auf seiner Seite war, aber generell war Obama ein sehr schwacher Präsident. Und diese ganzen Themenkomplexe von den Social Justice Warriors, Patriarchy und Black Lives Matter, die tun so abstrakte Konzepte vorbringen, die halt einfach auch nur vom Scheitern von der Regierung oder vom Versagen von der Regierung ablenken tun. Also das ist klar, dass der Social Justice Bullshit gepusht wird, weil es halt so herrlich abstrakt ist. Das ist wie, der Teufel hat euch Blei ins Trinkwasser getan. Weißt du, keine Ahnung. Ich meine, USA, die haben massive Probleme mit Infrastruktur. Gut, der Trump, der putte da jetzt ordentlich Geld rein, aber die haben ein Infrastrukturproblem. Und man hat jetzt dann in der Finanzkrise, hat man dann hier Geld in die Pflege und Fürsorge gesteckt, also massiv Geld, ein Jobprogramm gemacht, wo man dann während der Finanzkrise Jobs in Industrien verloren hat, wo jetzt nicht von Frauen dominiert worden sind, hat man dann Geld in Teile gesteckt der Wirtschaft, die man staatlich aufgebläht hat, die von Frauen dominiert sind. Und dann hat man das irgendwie Gerechtigkeit genannt und den Leuten erzählt, es geht jetzt allen besser. Und das tut es halt nicht unbedingt. Und Social Justice ist halt ideal in dem Fall, weil halt noch mehr Verwirrung dazukommt, weil man sich gar nicht mehr über Wirtschaft unterhält und warum die Leute nicht genügend Geld in der Tasche haben, sondern jetzt über die Transgression zwischen schwarz-lesbischen Allergikern gegenüber was weiß ich, Transgender Mooncake-Menschen. Weiß nicht. Ja. Den Spruch finde ich auf jeden Fall auch gut hier. The elders must keep the acolytes busy being true believers. Leute, ihr hört euch einfach nur an wie kranke Kultisten. Ja, das ist ja jetzt eine satirische Beschreibung. Also, ich hoffe es. Ja, ja, klar. Aber man weiß ja nie. What good does labeling and otherizing do? Das fragen wir auch schon seit ein paar Jahren. Also, man muss den Feind identifizieren, bevor man ihn prügeln kann. Ja. Und der Tag hat Struktur, wenn man weiß, wer der Feind ist. Deswegen mag ich die amerikanische Linke auch einfach gar nicht. Ich meine, wir haben das in anderen Ländern in der Linke auch, aber in den USA ist es besonders stark, dass die Linke so extrem fragmentiert von der Identitätspolitik ist. Das ist doch ganz interessant, während die Occupy-Bewegung am Aufkochen war, wer denn da genau innerhalb der Occupy-Bewegung manche der Märsche mitorganisiert hat und wer denn Identitätspolitik mit stark in die Occupy-Bewegung gepusht hat und wer dann später auch noch für Hillary dann im Wahlkampf Proteste organisiert hat. Das ist viel zu recherchieren, aber es ist halt so Opposition manipulieren und zum Scheitern bringen. Also das ist halt, Identitätspolitik ist halt für den Arsch, also komplett. The point of the women's movement was supposed to elevate women. It's turned into a systemic attack on all people who don't follow leftist, feminist orthodoxy. No. Und das im Guardian, ich bin immer noch leicht geschockt. Und ganz unten, da kann ich halt auch nur klatschen. Enough Division. Ja. Aus dem vielen das eine schaffen. Halt. Es ist sowieso total geil. Du hast ja dieses Cultural Appropriation in den USA. The Big Melting Pot. Und dann wirst du kritisiert, wenn du Sachen aus anderen Kulturen übernimmst. Im großen Melting Pot. Ja, das war dieser Spruch von Bill Maher, da ja. aus seinem kleinen Editorial vom Schluss von der Sendung, ich auch wieder sagen muss, also ja, ich habe danach noch den Fehler begangen, mir andere Clips aus dieser Sendung anzugucken, wo dann so unter anderem so Worte gefallen sind wie BuzzFeed macht guten Journalismus und solcherlei Dinge, also es ist da wirklich immer so ein ewiges Haare raufen, wenn ich mir diese Sendung anschaue. Ja, beim ja. Bild kannst du halt schon, merkst du halt schon, dass ja, der war früher mal bissiger und mehr on spot und irgendwie merkt man so voll, dass der seinen Biss verloren hat, finde ich. So. Ich finde ihn ja, zwar immer noch lustig und schaue ihn auch mal, aber der beißt jetzt eher in irgendwelche Richtungen, wo er lieber nicht hinbeißen sollte. Also wo er da irgendwelche Probleme sieht, die nicht da sind. Ja, jetzt wird es richtig interessant und wichtig, liebe Leute. Wir sind so relevant, ne? So relevant. Wie lange läuft Grey's Anatomy schon nicht mehr? Keine Ahnung. Ich weiß nur, also ich habe mal ein richtig interessantes Video gesehen über die letzte Staffel war es, glaube ich, oder so. Also das war von dieser, wie hieß sie denn nochmal? Es war auf jeden Fall auch so eine YouTuberin, die mit Gamergate angefangen hatte. Nee, es läuft immer noch, krass. Und die hat halt eben darüber berichtet, wie ätzend das geworden ist zum Schluss von dieser Grey's Anatomy Serie. Also die ist mittlerweile, ist die schon vorbei. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch vorbei ist, aber... Also bei IMDb steht 2005 bis und noch nicht eingetragen. Also... Okay. Ja, aber ich habe noch nie eine Folge davon gesehen. Das tut mir ganz schrecklich leid. Guck, Scrubs. Ich kann gar keine, also so Serien und Sitcoms und so geht gar nicht an mich. Schon, ja, ich habe da irgendwann schon mal eine Folge von gesehen, aber ich fand es auch relativ widerlich, überhaupt so diese Krankenhaus-Drama-Scheiße da irgendwie. Und dann überlegst du, sich so ein paar Drehbuchautoren da hinsetzen und sich irgendwelche Krankheiten überlegen und irgendwelche super Ärzte, die das dann irgendwie wegmachen, weißt du, da kannst du dich mal über wie Leute dargestellt werden und Menschen als Objekte irgendwie, aus denen nur das Blut rausspritzt und so ein Zeug unterhalten und nicht über irgendwelche Computerspiele, wo das alles künstlich ist. Ja, aber es geht doch um die Beziehung der Menschen am Set und wie die Ärzte unter Druck trotzdem in der Lage sind, ihre Beziehungen zu meistern, was das Leben ausmacht, unter Stress Entscheidungen zu treffen. Du triffst gar nicht wirklich den Nerv von der Serie. Das ist nämlich richtig empowering und weißt du. Ja, keine Ahnung. Also ich hab das mit meiner Schwester mal irgendwie ein paar Folgen geguckt damals, also als es angefangen hat. Damals war ich schon beim Roten Kreuz und war halt, also jetzt nicht ganz ahnungslos, und meine Schwester hat halt auch eine Ausbildung als Krankenpflegerin gemacht. Und ja, wir haben uns nur kaputt gelacht über den ganzen Schmarrn. Wie sind wir denn bloß auf diesen Artikel gekommen? Ach, guck mal, wer den geschrieben hat. Ja, Simona Banaschuk. Gestern noch beim Handelsblatt, heute bei BuzzFeed Germany GIF-Artikel. Ja, und welche tollen Gründe hat denn die Uschi für uns? Weil die Serie zeigt, dass nicht nur idealisierte weiße Hetero... Ich mag gar nicht weiterlesen. Mina, bist du weiß und hetero? Wenn ja, hör auf zu schreiben und mach den Platz frei für eine... Nee, sie hat gerade auch einen neuen Blog oder so gestartet. Da ist nur ein Artikel drauf und da beschwert sie sich, wie schrecklich sie wegen ihres Nachnamens immer noch geathert wird in Deutschland. Ah, ja, darüber ist man dann auch wieder Minderheit. Ja, ja. Ich hab eine Ex-Freundin, die ist Polin. Sie hat wohl auch polnische Wurzeln. Und bei meiner Ex wusste ich überhaupt nicht, dass sie Polin ist, bevor irgendwie ich sie näher kennengelernt habe. Und ich finde, sie sieht jetzt auch nicht so aus, als ob sie irgendwie einen Migrationshintergrund hätte, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Also sie könnte auch ganz einwandfrei mit gutem Hochdeutsch als Deutsche durchgehen. Deswegen glaube ich einfach nicht, dass sie diese unglaubliche Diskriminierung erfährt, von der sie ständig schreibt. Ja, aber der Name, weißt du, da, das ist, weißt du, da wird sie morgen schon mit 3 Polenwitzen begrüßt, bevor sie überhaupt zur Arbeit geht. Ja, und wenn die Leute von so das Polenwitze gelacht, so wie es jeder tut, so wie ich über Witze mit Deutschen lache. Polenwitze machen die, werden am besten von Polen gemacht. Ich war ja auch da drüben, die sind alle da viel lockerer mit, als es hier so eine arschzusammengekniffene Jasmina Banaschuk. Ja, auf jeden Fall okay. Es gibt Frauen, die nicht dem Idealbild entsprechen und trotzdem Führungspositionen haben. Schön. Was gibt es denn noch Tolles? Komm, Chris, gib uns die ganze Ladung. Weil sie immer wieder zur Sprache bringt, was für ungleiche Ansprüche an... Boah. Ich glaube nicht, dass wir das durchhalten auf dem hohen Niveau. Kann jemand was zu den Figuren sagen? Irgendwie? Oder keine Ahnung, nie gesehen. Ich habe doch keinen Fernseher seit 5 Jahren oder so. Oder 6. Ich auch. Was soll ich damit? Wenn eine Serie vielversprechend ist, aussieht, dann gucke ich mir die an, aber so einen Scheiß doch nicht. Also ich kann was zu den Figuren sagen, die Figuren sind schlecht. Okay. Also wie man sowas halt konstruiert, damit das irgendwie Drama halt irgendwie gibt. Alle unglaublich professionell und sie sind den ganzen Tag nur damit beschäftigt, an ihre Patienten zu denken. Und haben alle natürlich irgendwelche Bettgeschichten, jeder mit jedem und so ein Krams. Und ja, es ist halt eine Seifenoper eigentlich. Eine Seifenoper im Stundenformat. Die ungleichen Ansprüche, werden an Frauen mehr oder weniger Ansprüche gestellt? Also wenn du operieren tust und die Person danach nicht gesund ist, dann wird man dir mehr Ansprüche stellen. Und wenn die Person danach gesund ist, dann wird man die Ansprüche nicht weiter anheben, glaube ich. So funktioniert das. Aber ich denke, das ist das richtige Format für eine Banners-Strip. Also eine Liste und mit GIFs und Standbildern. Genau, das ist genau das richtige Level. Ja, ich meine, wir können das hier auch abbrechen. Ja, scroll mal einfach schnell durch, einfach nur mal für den Überblick. Das ist halt... Das ist Journalismus, meine Damen und Herren. Hatten wir ja letzte Woche, die New York Times schlägt vor, mehr Bilder. Wer setzt es sofort um? Banaschuk. Ja, so geht das. Bam, bam. Mutter sein, ja, bla. Ach Gott, echt. Endlich professionelle Arbeit hier. Did you pee in the big girl potty? Potty. Ja, das ist super. Wie empowernd es sein kann, den Körpern zum eigenen Nutzen einzusetzen. Ja, das finde ich großartig. Großartig. Fickt euch durch. Wenn ich zum Kühlschrank gehe, dann tue ich meinen Körper auch zu meinem eigenen Nutzen durchsetzen, um mir ein Bier zu holen. Nee, aber warte mal, geh nochmal zu Punkt 7. Ich glaube, das Bild lädt jetzt nicht. Aber ich hab mir den ja angeguckt. Da geht es um eine Ärztin, die mit erotischen Bildern praktisch, die sie verkauft hat, sich das Medizinstudium finanziert hat. Und Zoe Quinn? Ja, in etwa. Aber die Sache ist, solche Leute werden doch eigentlich von genauso Banaschuks immer kritisiert. Und immer, oh nein, du prostituierst dich für das Patriarchat und was weiß ich. Also Leute... Nee, die Berliner Fraktion war doch Pro-Sex-Work. Ah, okay, ja, sorry. Ja, genau. Und hier im nächsten Punkt haben wir das schöne journalistische Wort Kackscheiße. Das ist auch so, würde ich auch, wenn ich Chefredakteur wäre bei einer seriösen Zeitung und dann gucke ich, was hat derjenige, der sich da beworben hat, vorher gemacht. Dann sehe ich diese Überschrift und dann ist auch Schluss mit der Bewerbung. Ganz einfach. Ja, aber warum, wenn du siehst, dass dann die Person von dort kommt, dann denkst du, die hat keinerlei Selbstwertgefühl oder Talent, die kann ich herumkommandieren, wie ich möchte, weil die ist froh, wenn sie aus diesem Arbeitslager von Schwachsinnigkeit von BuzzFeed rauskommt. Weil so ein richtiger Arbeitssklave, nein, Quatsch. Aber weil auch Bisexualität in der Serie Platz findet, ohne dabei objektifizierend zu werden. Ah, oh, diese Schmerzen. Was sind das? Wer macht sich... Wo du diesen Kram halt machen kannst. Ne? Also, wow. Oder halt alles durchspielen kannst, jeden Humbug, der den Leuten irgendwie einfällt. Ich meine, damals, als Dallas gelaufen ist, und noch nicht jeder in Deutschland wusste, was ein Schwuler wirklich ist, so ungefähr. Da war das bahnbrechend irgendwie, so jemanden wie hier, wie hieß er? Ach, nicht Dallas, Denver hier, Stephen Carrington, dass einer der Hauptcharaktere schwul war. Ja. Ich meine, da war das noch irgendwas Besonderes, aber heute, pff, Ist doch in jedem, überall sind Kampfhelikopter, Trans, Lesbe, Schwarze, irgendwas unterwegs. Das ist doch nichts Besonderes mehr. Sie zeigt uns, wie schwierig Erfolg für Frauen in den Generationen vor uns war. Naja. Als wenn Erfolg nicht immer schwierig wäre für jeden. Ich zeig mir doch einen, der irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär geworden ist und der dabei nicht geackert hat wie ein Stier, egal welchen Geschlechts und welcher gendermäßigen Identität. Es ist halt, weil sie zeigt es auch Frauen, die sonst durchgängig als tough präsentiert werden, manchmal Hilfe benötigen, aber da in keiner Sekunde ihre Selbstständigkeit verlieren. Leute, das ist einfach nur das oberflächlichste Character-Writing aller Zeiten. Ja, und vor allem... ja, irgendwann hat man halt alles durchgespielt und bringt dann auch die Bisexuellen und die Bronies und was weiß ich rein, weil, sorry, 12 Jahre Serie ist halt ein, wo man sich in ein paar Räumen bewegt. Da muss man irgendwann alles Interpersonelle durchspielen. Ja, schon. Aha. Und dann müssen dann auch der ist ja richtig starke, taffe Charakter, der wird dann, keine Ahnung, Alkoholiker und erholt sich dann davon oder Alkoholikerin und dann findet ein neues Leben durch eine Affäre und entdeckt seine Bisexualität und kommt dann zurück zur Orangenplantanne und weißt du, keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall hier das Video, an das ich mich erinnert hatte. Ja, von dem Kanal von der Sierra McCord, hieß die früher, jetzt wohl irgendwie Internalized Misogyny, hat sie ihren Kanal genannt. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant, 10 Minuten lang, und da drin erzählt sie halt, wie schrecklich das geworden ist in der letzten Zeit, was so diese ganzen Feministen-Kram angeht. Also die sind da wohl irgendwie, und dann hat der eine Typ irgendwie seinen Job aufgegeben, für einen Präsidenten zu arbeiten, um sich um seine Frau zu kümmern und so ein Krams. Und hat er aber alles falsch gemacht, weil er ein schlechter Arzt ist und seine toxische Männlichkeit und irgend so ein Zeug. Ja. Ja, also es war ziemlich grauenvoll. Also pack mal nachher in die Quellen und dann für jemanden, den es interessiert. Ja, die Uschi. Was ist daran gefährlich, sich Nazis mit allen Mitteln entgegenzustellen? Daraufhin ein vernünftiger Teilnehmer auf Twitter, die Untergrabung des staatlichen Gewaltmonopols als eine der zentralen Stützen einer friedlichen Gesellschaft. Daraufhin die BuzzFeed-Nachwuchsredakteurin, das ist Quatsch, kompletter Quatsch. Und auch unser Mann hier bleibt verhältnismäßig ruhig und sagt, das sind die Gedanken der Aufklärung. Locke, Hobbes, Kant, das ist Staatstheorie und die Grundlage unserer Demokratie, Hashtag Fakt. Der ganz normale Anstand gilt auch für Neonazis. Nein, nein, tut er nicht. Wer andere vernichten will, weil sie anders sind, verdient keinen Anstand, sondern Facepunches. Noch nicht mal das können sie schreiben ohne Anglizismus. Ja. Es ist so, sie verstehen einfach nicht, was unser Grundgesetz bedeutet. Das Ding ist halt auch, wenn man dann rumrennt und jeden irgendwie als Neonazi bezeichnet, ohne dass er jetzt unbedingt ein Neonazi ist, dann ist das halt sehr fragwürdig. Es gibt rechtskonservative Menschen, die dann eins über den Deckel gezogen bekommen und als Nazis dargestellt werden, obwohl tatsächlich echte Nazis oder Neonazis relativ selten sind. Es gibt dann noch Civic Nationalists oder sowas, wo man dann vielleicht noch eher irgendwie so den Begriff werfen könnte, aber einfach nur, dass es diese Gruppe gibt, die sich selber sozusagen aussucht, wer Nazi ist, plus das rechtfertigt, Gewalt anzuwenden, macht es halt eher so eine staatsgefährdende Sache, weil die sich ja selber raussuchen, wem sie denn Gewalt antun. Weil es reicht ja dieses Wort, um einen Menschen zum Abschuss freizugeben. Also, keine Ahnung. Und vor allem, ich glaube, was die haben halt einfach nicht aufgepasst im Geschichtsunterricht. Das Gefährliche an den Nazis war nicht mal nur die Nazis selbst, sondern die schweigende Mehrheit, die einfach mitgegangen ist. Und wenn du oh, ein Nazi, was da in dem Kommentar steht, in einem Facebook-Kommentar oder was das ist. Ah, die kommen ja auch nicht mit Blumensträußen und Argumenten und so weiter. Doch, die kommen mit Argumenten und zwar mit ziemlich schlechten. Und wenn du diese ziemlich schlechten Argumente einfach widerlegst, dann gibt es Zuhörer. Und um diese Zuhörer geht es bei der ganzen Sache. Ja. Das ist genau der gleiche Grund, warum Leute sich den radikalen Feministinnen im Internet argumentativ entgegenstellen. Weil die kann man nicht überzeugen, weil das kranke Ideologen sind. Aber es gibt Leute, die das sehen, weil das Internet super, super transparent ist, was sowas angeht. Wenn jetzt eine Diskussion auf Twitter ist und die wird von irgendwem retweetet, das kriegen dann am Ende irgendwie 100 Leute mit oder sowas. Und wen willst du damit überzeugen? Die eine ideologische Person, mit der du redest, oder die 100, die das sehen? Aber lustigerweise hakt sie ja da auch ein, von wegen Mitläufer. Wenn du noch mal kurz einen Tweet nach oben gehst, bitte. Hier, prinzipiell begrüße ich ja, dass Leute sich als Mitläufer, Beisteher und Duckmulde, was auch immer das ist, outen. Von euch brauche ich nichts zu erwarten. Das ist schon, das ist so auch die, das ist diese Retro-Nazi-Keule praktisch, ja. Also wenn du kein Nazi bist, dann bist du mindestens ein Mitläufer. Aber ich bin besser als du und hier vom Linkspol aus gesehen bist du sowieso ein Nazi. Ja, ja, bla, bla, Rechtsstaat, bla. Wir haben die Nazis geredet. Ja? So, und genau so haben die Nazis geredet. Bla, bla, Rechtsstaat, bla. Quasselbude, Reichstag und so ein Kram. Die Würde des Menschen ist unantastbar, steht da, nicht ohne Grund. Und das bedeutet eben nicht, dass man mit Nazis reden muss. Im Gegenteil, man muss sie facepunchen. Man muss sie auslöschen, die Nazis. Die gehören alle vergast. Die Würde des Menschen ist nicht antastbar, nur facepunchbar. Ja. Das Ding ist halt, weißt, alle wären im Widerstand gewesen. Alle. Ja, ja. Aber keiner sucht heute nach den Nazi-Methoden. Die Nazis selber sind gar nicht so das Ding. Das Problem sind die Nazi-Methoden. Nach denen muss man suchen. Und danach sucht so gut wie keiner. Jeder zeigt nur auf die Vergangenheit, nachdem alles aufgeklärt und erzählt ist und sagt, boah, die Nazis, die waren scheiße. Hast du das gewusst? Die sind doof. Toll. Was für eine Erkenntnis. Alter Schwede. Ja, und was dem vorangegangen ist, jetzt international, war halt, dass bei irgendeiner Demonstration, ich glaube in Washington zu der Inauguration ist ja, oder zu irgendeinem politischen Event jetzt, ist ja der Richard Spencer, so ein Alt-Right-Typ von einem Antifanten. Ja, okay. Ja, aber das hatten wir ja noch nicht erwähnt, glaube ich. Und der hat halt mit Anlauf einen in die Fresse gekriegt vor laufender Kamera. Und da ist jetzt die gesamte Linke das halt international am Rechtfertigen, dass es okay ist, einfach Leute auf der Straße zu verprügeln. Und das war auch nicht das einzige Mal. Der gleiche Typ ist wohl später nochmal zurückgekommen, als die Kamera nicht lief, und hat ihm nochmal eine reingehauen. Ja, das hätte er wohl gerne gemacht. Aber ich kann echt hier, Ed Tromboneses, du stellst mein Vertrauen in die Menschheit wieder so ein bisschen her. Ich danke dir dafür, indem du sagst, sehr gefährliches Gedankengut, was du sagst. Gewalt gegen Nazis darf nur der Staat ausführen, alle anderen nur im Ausnahmefall. Und ich denke, da meint er Selbstverteidigung. Ja. Oder Verbrechensvereitelung. Wenn sie gerade in die andere Richtung gucken und über den Pepe Frosch hinsprechen. Das ist ein Ausnahmefall, oder? Ja, klar. Das ist der Ausnahmefall. Alter. Och ja. Das ist auch sowas, wo ich echt Schmerzen hatte beim Lesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Regelschmerzen sozusagen. Es ist mal wieder kleiner 3, hatten wir ja schon öfter. Hier ist der Blog, den auch zum Teil Anne Wiezorek mit betreibt. Und dieser Artikel, das ist auch wieder diese Oberflächlichkeit, diese Ich-Bezogenheit, dieses niemand außer mir zählt, was diese Generation Netzfeministin an den Tag legt. Das ist so, also diese Frau wird ungewollt schwanger und überlegt dann halt lange hin und her, weil sie, sie geht zum Beispiel auf eine Party, nachdem sie den Test gemacht hat, aber sie muss da wieder weggehen, weil alle Leute bieten ihr Bier an und gucken sie komisch an, wenn sie keins nehmen würde und so. Und ach, ist alles so schrecklich. Das schränkt sie alles so ein. Sie kann keinen Alkohol trinken und so. Und sie entschließt sich dann im Endeffekt auch für die Abtreibung, was wahrscheinlich auch für beide besser war. Und aber dies, sie benutzt so Worte wie dieses Ding in mir. Ja, dieses Ding in mir. Da läuft es mir kalten Rücken runter, ganz ehrlich. Na gut, aber ich kann es auch ehrlich gesagt ein bisschen verstehen, weil das ist ja also so ein bisschen diesen Body-Horror-Aspekt, dass etwas in dir wächst. Ja, diesen Body-Horror-Aspekt finden aber, glaube ich, viele Frauen halt wunderschön. Ja, klar, aber prinzipiell kann ich schon nachvollziehen, wenn etwas in dir wächst, was du nicht in dir wachsen haben willst. Nee, das steht für mich schon für einen vollkommen falsche Herangehensweise an das Ding, weil das ist ein Teil von dir, das bist zum Teil du. Das bist zur Hälfte du. Das ist nicht irgendein Ding. Und wenn du schon so an die Sache rangehst, dann hast du schon verloren, meiner Meinung nach. Also dann zeigst du auch schon, dass du dich davon trennst und dass du dich selber und deine Freiheit etc. pp. Höher wertschätzt. Und ich sage nichts gegen Abtreibung. Also das muss jeder selbst oder müssen die Menschen zusammen selbst entscheiden, wie auch immer. Aber halt das nur zu tun, weil man halt Angst um den Lebensstil hat und eigentlich weiter feiern will und es dann so, ne, das läuft dann unter ferner Liefen sozusagen. Ne. Ja, das finde ich, also da dieses schon dieses linguistische Abstoßen schon, ist schon der Anfang, finde ich. Mhm. Und dann auch, ja, überall nur was mit Babys und nichts für Frauen in meiner Lage. Wir betreiben ein flächendeckendes Netz von Beratungsstellen und etc. pp. Frauenanlaufstellen etc. Also wir finanzieren das alles und dann zu behaupten, es gäbe keine Anlaufstellen, finde ich auch. Also und dass es beim Frauenarzt nun mal auch Bilder von Babys vielleicht gibt oder irgendwie in einer Frauenklinik, das ist wahrscheinlich so. Ne? Man kann nicht alles polstern. Es ist nur noch ein Zellhaufen. Und das ist okay, es bestimmt mich nicht mehr. Ja, du bestimmst dich selber und das ist das große Problem. Du glaubst, dass Partys und Bier trinken alles sind, weil du 24 bist oder so. Aber weiß nicht, ich glaube, früher waren Frauen einfach schneller erwachsen. Heute scheint es bis 30 zu dauern oder so. Also bei Männern ist es nicht anders. Also Personen, keine Ahnung. Old man yelling at clouds. Ja. Ja. Wir bezahlen es sogar im Zweifelsfall, wenn du das Geld nicht hast. So patriarchalisch sind wir hier. Und wir überlassen dir die Entscheidung darüber. Ja, aber die würden das dann wahrscheinlich wieder so hindrehen, dass wir das ja sowieso irgendwie die Kontrolle darüber haben wollen oder irgend so ein Kram oder ja eh die Männer dann davon befreien wollen, von der furchtbaren Last. Ja, also ich finde es traurig, dass diese Egozentrik, das ist ja auch ein Grund dafür, warum wir halt demografisch auf dem absteigenden Ast sind. Weil viele Leute Kinder eher als Hindernis als als Erfüllung sehen. Ja, Trump will alternativen Medien mehr Raum geben. Ja. Das war von Ewe, glaube ich. Wer von uns geht als Amerika-Korrespondent nach Washington? Ja, ich mach das. Okay. Ja, aber wenn du im Bundestag dann bist, dann... Ah. Ja, keine Angst. Doch, du kannst ja Nebeneinkünfte haben. Ich weiß gar nicht mehr, was der beste Teil davon war. Aber ja, man hat Angst davor, dass sich die Medienlandschaft verändert. Und Veränderung bedeutet immer, dass deinen Einfluss, den du dir aufgebaut hast, deine Kontakte, dein Networking mit Journalisten, dass das eventuell nutzlos wird. Und dann hast du Angst davor, weil du jetzt dann mit Leuten von Infowars dich anfreunden musst und nicht mehr mit Leuten von New York, wenn du eine Geschichte in den Medien unterbringen möchtest. Und das macht den Alpha-Journalisten Angst, dass sich der Name der Publikation ändert, die jetzt dann irgendwie toll gefunden werden soll. Das finde ich halt, deswegen finde ich konservativ eine der beklopptesten Bezeichnungen in der Politik. Weil, wenn man sich das anguckt, die ganzen Superlinken sind dann doch verdammt konservativ plötzlich, wenn es darum geht, den liberalen Medienbias zu erhalten. Das, ja. Oh nee, das, also wir möchten eigentlich nicht, dass sich das ändert. Das ist eigentlich gut so, wie es ist. Das ist es wert, erhalten zu werden. Ja, also ich meine, dieses Donald, you're fake news. Everything you say is a lie. Bla bla bla. Ist CNN-Geschwätz, Alter. Also ohne Spaß, du kannst einfach nur, wenn du gut informiert bist über das allgemeine Geschehen und du einen Tag irgendeinen x-beliebigen Sender schaust, findest du genügend Sachen, um wirklich ein halbes Buch drüber zu schreiben, was sie alles dort verdreht und falsch hinbekommen haben. Einfach nur, dass der überwiegende Anteil der Informationen von Presseagenturen stammt, und die wenigsten Sender tatsächlich irgendwie eigene Brötchen backen, sondern einfach nur Lauge auf einen Teigling auftragen und dann, also als Journalist, und dann Sender-Outlet, ob es jetzt CNN oder CBS oder RTL ist, das dann halt das Salz obendrauf ist und manche halt verschiedene Salzsorten toller finden wie andere und verschiedene Mengen an Salz, dass aber auch der Journalist einfach nur Lauge aufdreht und dass der Teigling halt von der scheiß Presseagentur kommt, darauf kommt halt auch niemand. Deswegen hat man auch manchmal dieses Gefühl von einer gleichgeschalteten Presse. Ja, da hat man wieder dasselbe Buzzword übernommen, was in der Presseagentur-Meldung kam, wo das dann wieder heißt, ja, das war eine dunkle Rede von Donald Trump, die so dunkel war, dass jetzt bald alles dunkel wird. Weißt du? Und dann hast du halt jedes Mal hier dein dämlichen Narrativ. Ich meine, gleichgeschaltete Medien. Also weißt du, Handelsblatt. Donald Trump liefert keine präsidiale Rede, sondern eine Kampfansage. FAZ, Trumps Amtsantritt. Eine Kampfansage ohne Vorbild. Welt, Kampfansage des Volkstribunen. Taz, es war keine Eignungsansprache, sondern eine Kampfansage. Spiegel, Trump grenzte sich stattdessen gleich zu Beginn von der Washingtoner Elite ab, die sich um ihn herum versammelt hat. Er beschimpfte sie und nutzte seine Rede für eine erneute Kampfansage. Bild, er hat aus seiner ersten Rede, von der viele in der Welt den Versuch zur Versöhnung erwarteten, eine Kampfansage gemacht. Westdeutsche Zeitung, Amtsantritt von Trump, Kampfansage mit gereckter Faust. Deutschland Radio Kultur, Trumps Amtsantritt, Kampfansage pur. Tiroler Tageszeitung, Präsident Trump Rede, eine Kampfansage mit gereckter Faust. RP Online, Amtseinführung 2017. Das könnte aber auch eine Agenturmeldung gewesen sein. Also jetzt bei so viele, wie du jetzt mit der Faust und so. Vielleicht hat das ja die DPA geschrieben und diese, ja, viele von denen haben das dann so abgedruckt. Ja, alle übernehmen es dann so. Und das Ding ist, du musst kein genialer Held sein, um dann herauszufinden, dass die drei Publikationen, die nicht das Wort Kampfansage verwenden, irgendwie gerade gefragt sind. Weil es ist immer so, dass du mit einer Minderheitsmeinung wohin kommst. Egal wie richtig oder falsch jetzt die DPA-Meldung ist, Aufmerksamkeit bekommt auch immer die Publikation, die es keine Kampfansage nennt. Und dann sehen die Journalisten den Zusammenbruch des Journalismus, weil halt ja, Trump ja, das anders sieht. Und wenn er dann abgewählt wird, dann ist wieder, was weiß ich, CNN ist dann wieder toll. Also, wow. Kampfansage ist die neue Machtergreifung. Abel, ja. weißt du, was ich dem entnommen habe? Was? Du bist doch nur ein scheiß Nazi. Du willst doch ja, nur die genau. Necker abschieben. Ja, das ist der Grund. Weißt du? Nee, aber es ist halt auch so, wenn du dir die Presseagenturen anschaust, dann merkst du doch auch so, ja, Leute, jetzt dort eine Abteilung infiltrieren mit irgendwelchen Leuten, ob ich jetzt Leute besteche oder dort eine echte Pflanze unterbringe. Wenn ich als Gruppe Einfluss haben möchte, tue ich einfach mir nur die Presseagentur vorknöpfen, versuche Dreck an den Stecken von den Leuten dort zu finden oder habe genügend Geld, mir jemanden einzustellen, der da Vollzeit hingeht und dann kann ich Sachen mit beeinflussen. ob das jetzt, keine Ahnung, die Vereinigung der veganen Landwirte ist oder Rüstungslobby oder Bankenlobby oder Pharmalobby oder Kahane-Stiftung. Da ist keine super große Grand Conspiracy dahinter, aber man bekommt halt von dieser Struktur immer so diesen faden Beigeschmack von, warum gibt es so scheiß viele Kampfansagenartikel? Und ja, und die Leute sind halt, ja, mit einer Minderheitenmeinung dann zu ködern, die dann halt Infowars anbieten, neben Wasserfiltern und Schulenfröschen. Nazis weglabern. Wir müssen mehr Leute aus Laberfächern mit Nazis in Verbindung bringen. Die könnte die dann weglabern. Mhm. Jetzt, also. Aber widerspricht sie da nicht der Witzurek, die, oder nee, welche war das? Die Lasersushi, die sagte, man soll einfach gar nicht mit denen reden. Und das haben die gar nicht verdient. Schon komisch, ne? Auf der einen Seite ist alles falsch, aber wenn du das positiv betrachtest, alles, was du machst, ist richtig. Ja, das geht ja hier auf die Ankündigung von Trump zurück, den Geisteswissenschaften Mittel zu streichen. Naja. Und ja, sie hängt es an ihrem eigenen Studium auf, wie soll es auch anders sein, wird erstmal ein Schwank erzählt über die Klausur, die sie damals schreiben musste und so weiter und so fort. Ja, und das natürlich ist das alles ganz wichtig, die Geisteskultur und Sozialwissenschaften, die sind total wichtig, weil alle meine Freundinnen verdienen da ihr Brot. Wenn im Moment von weltfremden und elitären Leuten die Rede ist, dann oft in Angriffen von rechts. Von rechts, wie wäre es mit von unten? Von den Leuten, die halt keine Macht haben. Von den Leuten, die nicht in Zeitungen schreiben, die keine zwei Autos haben, kein Eigenheim, kein Erbe, das irgendwie über ihnen schwebt oder so, sondern die einfach rumkrebsen. Wie wäre es damit, Stokowski? Laberfächer werden uns freimachen. Weißt du? Ein Laberfach studiert haben bedeutet, das Gelaber von anderen zu erkennen, dann würdet ihr euch nicht ständig selber irgendwie gegenseitig selbst befriedigen. Echt? Wenn ihr den Scheiß mal lesen würdet, 15 Gründe, warum Grey's Anatomy total super feministisch ist. Die Frau hat einen Doktor in einem Laberfach, Frau Stokowski. Ah, die ist Doktor und schreibt so Artikel. Was man in den sogenannten Laberfächern unter anderem lernt, nee, ist auch schlaue Nazis. Stokowski hat doch keinen Doktortitel. Nee, Banaschuk hat einen Doktortitel. Banaschuk hat einen Doktortitel, aber in irgendwas mit Statistik oder so. Oh. Dramaturgie oder das Ding mit Mathe? Was, die hat einen Doktortitel in Statist sein? Ja, wahrscheinlich. Ja, deswegen klärt ihr immer rum, dass man ihr vorwerfen würde, sie wäre Gender Studies Doktorin oder sowas. Was der ja gar nicht ist. Denn die neue Rechte sagt nicht, wir sind zutiefst menschenfeindlich und hassen Minderheiten. Wir wollen uns einkapseln in eine Welt, in der Größe des Uterus, aus dem wir kamen, Mami. Sie sagen das jedenfalls nicht wörtlich. Sie sagen es viel eloquenter und verdeckter und so. Ja, die sagen es viele Leute. Die sagen es viel eloquenter, als diese Frau irgendetwas sagt. Sie kann einfach nicht irgendwas eloquent sagen. Boah, wer schreibt denn so? Du hast ihren Sprachduktus auf jeden Fall gut wiedergegeben. Ja. Das ist echt... es schmerzt mich, dass hier nicht ein Journalist mit Talent Geld bekommt, um den Platz zu füllen, sondern jede Woche wieder die Tante. Ich finde das auch, geil formuliert. Ich will, dass überall da, wo die Rechten stärker werden, Leute, die sogenannte Laberfächer studiert haben, sich daran erinnern, was die da an der Uni eigentlich die ganze Zeit gelernt haben. Ja. Ja, und ich sag mal, die dreischwänzige Katze, die wird die Nazis endgültig besiegen. Ja, die dreischwänzige Katze, das fand ich toll, da hast du leider drüber weggescrollt, bevor wir drauf eingegangen sind. Also ich fand die neunschwänzige immer viel wirksamer als die dreischwänzige, aber Kann sie machen, wie sie will. Ja, Hauptsache die Nazis sind danach tot. Aber eigentlich ist ja das, was sie sagt, stimmt ja. Leute sollen einfach nur mit denen reden. Wo sie aber nicht recht hat, ist, dass die Laberfächer einem da irgendeinen Vorteil bringen. Logik muss man nicht studiert haben für. Ja, weißt du, da kommst du an und sagst so, hey, guck mal, mir geht's so gut, ich kann was studieren, womit ich mir fast sicher sein kann, dass ich niemals Geld verdienen werde, weil bei mir läuft's einfach. Ich erkläre dir jetzt mal, warum du privilegiert bist. Weißt du, keine Ahnung. Trump stampft die Geisteswissenschaftler ein, weil sie ihn bedrohen. Nein, der stampft sie ein, weil sie es wert sind, eingestampft zu werden. Nee, Moment mal, also ich finde das schon in Ordnung. Stampft er sie überhaupt ein? Ich finde es schon in Ordnung, dass es Geisteswissenschaften gibt und das sollte aber halt so sein, dass das halt wie früher das Begabte das studieren und dass nicht jeder Hansel das studiert. Da müsste man da halt Beschränkungen einführen. Da muss man halt auch wirklich sicherstellen, dass dann nicht Beziehungen oder sonst irgendwas wirken, sondern einfach nur das pure Können. Aber ja, für einen Arsch ist das. Richard Spencer. Er ist Anführer der sogenannten Alt-Right-Bewegung. Ein Haufen Neonazis, der nicht Neonazis genannt werden soll. Und der wurde während der Proteste gegen Trump von jemandem geschlagen, während eines Interviews. Soweit richtig. Das Ding mit Alt-Right ist... Der Führer der Alt-Right-Bewegung, das ist ein bisschen so, als würdest du vom Leader of Gamergate sprechen. Also, Alt-Right hat sich begründet als Antwort zu den Neocons, die Kriege führen wollen und überall intervenieren wollen. Da kommt Alt-Right her. Friedliebende Konservative. Und das war dann ein Sammelbegriff für alle Leute, die konservativ sind oder rechts stehen, die nicht Mainstream sind. Unter anderem Polnazis. Und Polnazis haben natürlich ihren Weg dort auch irgendwann reingefunden. Aber dieses, also, man kann noch erwarten, dass dann das zumindest irgendwie dann richtig gerückt wird. So, das ist, also, alter Schwede. Richard Spencer hat Alt-Right gegründet und Gamergate. So sieht's aus. Tja, wäre ja mal ganz interessant für die Dame zu sagen, was denn das Besondere an der sogenannten Alt-Right-Bewegung ist. Ja, die haben Frösche. Dass sie nicht Neonazis genannt werden will. Oh, so. Ach ja, der Ali. Ich glaube, wir ziehen mal kurz was vor, weil wir jetzt gerade schon eine Autorin vom Spiegel hatten. Würde ich jetzt hier mal kurz dieses Video mit einem anderen Autoren vom Spiegel einblenden. Netzdebatte. Finde ich gut. Da kann man im Netz debattieren. Netzdebatte über das Fels tragen. Also der Titel dieses Ganzen ist halt eben, wie die Medien mit der AfD umgehen sollten. Und das ist Georg Dietz, der jetzt kommt. Das ist auch einer Georg von Dietz hat doch auch so eine komische, auch so eine Demokratiebewegung gestartet. Irgendwie so einen Aufruf geschrieben, der im Spiegel geschildert worden ist. Ja, das ist jedenfalls mal wieder die Bundeszentrale für politische Bildung, die uns das bringt. Und hier unten steht dann, im Umgang mit der AfD dürfen die Medien auch Gegnerschaft wagen. Ja, na gut. Das haben sie ja bisher noch nie gewagt. Es ist echt revolutionär. Ja, weißt du, krass. Ja, vor allem, weil das ja auch so viel helfen wird dann mit der Glaubwürdigkeit und so. Mhm. Wenn die Leute ja alle davor sitzen und sagen, okay, diese Medien, die da die Gegnerschaft wagen, die werden garantiert mir ein komplettes, vollständiges Bild geben und auch fair sein, natürlich, falls mal irgendwas unzurecht der AfD angekreidet wird oder so. Definitiv. Ich hätte lieber Medien, die auf allen rumhacken. Ja. Die ja. Nicht mal nur so, oh, wir, die nicht sind, oh, wir sind neutral, sondern wir hassen alle. Guck mal, die sind scheiße, die sind scheiße, die sind scheiße. Und dafür gibt es ja die Weltraumaffen. Ja. Okay, ich fahr mal ab. Wir sind ein Negativ in den deutschen Medien. So tun, als ob Leute, die Leute ertrinken, Flüchtlinge ertrinken lassen wollen oder auf Flüchtlinge schießen. Okay, Pause. Okay, wer, wer sagt, okay, ich möchte unbedingt Flüchtlinge ertrinken lassen. Das ist gut, das ist moralisch. Drei Leute bei Facebook. Ja, drei Leute ernsthaft. Und selbst die sagen das so, okay, hier, es schert mich nicht. Aber die sagen nicht, okay, ich will, dass das passiert. Doch, das sicherlich. Ja, bestimmt. Aber das sind dann halt noch weniger. Wir sind Bündnisse mit einem Land, was ein Regime Change dort mitorganisiert hat, Waffen dorthin schickt, sind stolz auf dieses humanistische Bündnis. Wenn dann Menschen von dort fliehen und ertrinken und man den Ertrinkenden nicht hilft, dann ist es verwerflich. Wenn man Waffen dorthin schickt und Leute ausbildet, dann ist es humanistisch. Also ich weiß nicht, wenn es wirklich um Menschen geht, da kann man so viel kritisieren, wenn man wirklich grundsätzlich humanistisch sein möchte. Da tut sich die CDU um die AfD oder die SPD oder die Grünen, also ich weiß nicht. Das kommen alle nicht so gut weg. Also ja, keine Ahnung. Irgendwie das gleiche grundsätzliche Wertekorsett, Wertekonstrukt teilen. Und dann muss man sagen, nein, das geht nicht. Und aus den und den Gründen muss eben eine gewisse Härte aufbauen. Mein Name ist Georg Dietz, ich bin Autor beim Spiegel und Kolumnist von Spiegel Online. Ich glaube, in der Frage nach dem Umgang mit der AfD stellt sich ein ganz grundsätzliches Problem, was zum Kern im Grunde der Geschichte oder des Selbstverständnisses der BRD vordrängt. Die BRD war immer konstituiert als eine Konsensrepublik. Es gab eine gewisse Diskursromantik, das heißt, jeder kann mit jedem reden und am Ende gibt es ein Ergebnis, was demokratisch ist. Ich glaube, das war eine schöne Fiktion, es hat lange funktioniert. Ist das so? Ist das die Geschichte von Deutschland? Jeder kann mit jedem reden? Ja, für diese Leute schon. Genau, also von der Redaktionskonferenz zu meinem Frühshoppen mit Politikern konnte ich mit allen reden, oder wie? Ja, ich glaube wirklich, so einfach ticken die inzwischen. Also, das war eine Konsensrepublik, aber jetzt kommen plötzlich die Leute, die sagen, mit Georg Dietz vom Spiegel will ich nicht reden. Aber das ist die Konsensrepublik. Also wir hatten eine Diskussionsromantik und haben jetzt herausgefunden, dass es Menschen gibt, die nicht mehr reden wollen. Und was machen wir mit denen jetzt? Tun wir die alle nach Sachsen verfrachten oder ich weiß nicht. Also... Keine Ahnung, Mann, Alter. Der Typ wirkt so dünn und so charismatisch wie ein feuchter Lappen. Wenn der hart sein will, ich keine Ahnung. Der will es richtig hart. Da muss man hart sein. Das meine ich sexuell. Ja, wartet nur noch darauf, bis die AfD auf ihren Pepe-Pin guckt und dann haut er die weg. Ja. Vielleicht unter der Prämisse der Nachkriegs. Demokratie, das kündigt einseitig, würde ich sagen, die AfD auf, indem sie Positionen einnimmt, die so weit außerhalb des demokratischen Diskurses sind, dass man, dass ich da keinen Sinn sehe, von demokratischer Seite darauf zuzugehen. Jetzt haben wir quasi auch schon, haben wir ja schon einen Zusammenhang jetzt hergestellt zwischen Leuten, die sagen, dass die Leute im Meer ertrinken sollen und der AfD. Aber das ist auch so. So, das erinnert mich halt so an den Kommunismus, den sogenannten im Warschauer Pakt früher. So, na, ist nicht sozialistisch, was er sagt, brauchen wir nicht mit ihm reden. Ja? Das ist. Ja. Wer hat Georg Dietz zum Richter über demokratisch oder nicht demokratisch oder im demokratischen Diskurs zu verortende Positionen bestellt? Ich nicht. Und Kampfansage machen sie doch schon so oft, dass man mittlerweile einem das völlig egal ist, was irgendein AfDler sagt, weil es eh entweder aufgebauscht ist oder dann tatsächlich mal harter Scheiß ist, den man dann aber gar nicht mehr verfolgt, weil es einfach nur jedes Mal, oh mein Gott, AfD, die Weltuntergang. Also neuer Diskurs, härtere Gegnerschaft. Neu? Wirklich? Mit Rassisten kann man extrem schlecht über Grundwerte diskutieren. Und ich glaube, was man festgestellt hat im letzten Jahr, gerade in der Flüchtlingskrise, ist, dass sich da nicht eine Verschiebung in die Mitte ergeben hat, sondern dass sich eben die rechten Positionen verstärkt haben, indem man wirklich fahrlässig oft AfD-Politiker eingeladen hat in Sonntagabend-Talkshows. Scheiß Demokratie aber auch, Herr Dietz. Scheiß offene Meinungsfreiheit, Austausch von Ideen, das ist ja alles so 20. Jahrhundert, das werden wir jetzt mal schön los. Ich finde das geil, aber eigentlich war es ja auch nur eine Frage der Zeit, bis es so geht. Weil bis jetzt war es ja scheiße, wir waren zu partisanisch drauf, wir waren zu sehr, haben wir Partei ergriffen und jetzt ist es, nein, wir haben nicht genug Partei ergriffen, die Hetze, die wir gegen diese Partei gemacht haben, die war nicht ausreichend. Wir müssen die totale Kontrolle über das Medienimperium Deutschland haben. Super. Also, was ist jetzt? AfD wird wahrscheinlich so 20% oder so kriegen. Was macht man dann? Eine 20%-Partei nicht einladen zu politischen Diskussionen? Ja, das klar, ist eine Splitterpartei. Ja. Mit 20% ist dann eine Splitterpartei. Wie viel hat die SPD das letzte Mal gehabt? Ganz ehrlich, was ist denn das für ein Scheiß, den der labert? Unglaublich. Bei eklatanten Quoten. Also es ist politische Bildung. Ja, natürlich. Das ist auch gut hier, wie ihr seid. Ist schön. Mach mal einen Screener. Geilheit, also so auch eine Verantwortungslosigkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das wiederum Produkt dieser Konsensdemokratie ist. Das heißt, das Scheitern dieser Talkshows ist ein Scheitern dieser Vorstellung von, wie Mediendemokratie organisiert ist, nämlich irgendwie als großer runder Tisch. Ich glaube, jetzt ist es interessant und das ist irgendwie... Wie großer runder Tisch? Oh mein Gott, alle Leute dürfen sich äußern. Und dann guckt man an dem Tisch das Bild von einem ertrunkenen Jungen an. Ich finde es interessant, weißt du, 2012, 2013, 2014, 2011, als ich da versucht habe, irgendwelche Leute in den Medien zu kontaktieren mit dem Verweis auf Mittelmeer und so, war immer so, ja, wie ist denn das relevant und keine Ahnung, das Mittelmeer ist so weit weg und so. Da habe ich nie irgendwie was gehört, zurückbekommen oder hin und her, auch zur Flüchtlingskrise, ist man nie näher ins Detail gegangen über Flüchtlingshilfswerk von der UN oder was man dann alles machen könnte, was so Ideen oder Optionen auf dem Tisch liegen könnten, weißt du, so, darüber spricht man nie, aber jetzt haben die Medien das Thema entdeckt und jetzt tun sie es ausschlachten und überbringen uns die humanistische Weisheit aus dem Abendland. Also ich finde es schon echt ekelhaft, so dass du so seit 2015 das Thema hast, auch nicht richtig im Detail besprichst, aber dich jetzt moralisch ganz weit aus dem Fenster lehnst und dich fühlst wie der geilste Hengst, der über andere Leute recht sprechen kann und sagen kann, ja, die sind moralisch verwerflich, die müssen wir aus dem Boot rauswerfen, aus dem demokratischen. Mhm. Super. Ohne Spaß. Das ist ekelhaft. Aber das, was ich gerne auch versuchen würde. Das ist ja was Sargon sagt, dass einfach dieses, dass es am Verständnis fehlt, was die guten demokratischen Werte sind, wie die begründet sind und warum die überhaupt gut sind, heute ja. Im Westen. Ja. Und das sieht man an dem Beispiel von dem Kerl da. Ich zeige mit dem Finger auf ihn. Ja, für ihn ist Demokratie, das ist eine Vokabel. Wenn ich die oft sage, dann mögen mich alle. Deswegen sage ich die jetzt ganz oft, jetzt brauche ich noch ein Feindbild, weil mein Tag hat Struktur. Da zeige ich jetzt mal auf die Blauen da. Das sind Nazis. Die müssen wir kaputt machen, weil Demokratie. Weißt du, das ist so ohne Spaß ein geistiger Tiefflieger wie nochmal was. Der ist mit einer geistigen Rollstuhlrampe in die Uni gefahren und hat dort seinen Abschluss bekommen, weil er in der Lage war, den Prüfungsraum zu finden, weil sie ihn einfach nur loshaben wollen. Wobei, ja, das wäre so scharfe Geschütze auf. Auf jeden Fall hat der Typ schon eine Weile länger seine komische Kolumne beim Spiegel als Rostukowski. Ist schon ein paar Jahre da. Ah, okay. Was ich gerne auch versuchen würde, irgendwie medial auszutesten, Gegnerschaft zu inszenieren, Gegnerschaft auszuhalten und irgendwie nicht zu versuchen, alle Positionen zu vereinen. Ich glaube, das ist im Grunde auch eine viel realistischere, sehr demokratische Option für eine Demokratie im 21. Jahrhundert. Die haben es doch ins Gehirn geschissen, echt. Das ist viel demokratischer, wenn wir die einen ausschließen und uns irgendwie auskungeln, wer kommen darf und nicht. Das ist viel demokratischer für die Demokratie im 21. Jahrhundert. Super. Wahrheit ist Lüge, Krieg ist Frieden, etc. pp. Georg. Das ist Peak 2017. Gott, was? Double down! Double down! We did nothing wrong! Didn't do nothing! Ja. Kommen wir nun zu dieser lustigen kleinen Tweet-Chain hier. Also diese Hatze, oder wie die heißt, das ist auch so eine Journalistin von irgendwo Buzzfeed oder irgend sowas. Oder ich glaube von Vice war die. Und die hat auch letztens mal ihren Twitter-Account auf privat gestellt, weil sie irgendwas geschrieben hat und Leute sich daran gestört haben. Ich weiß schon nicht mehr, was das war, aber ich glaube, es war auch irgendwas mit Trump. Ja, und das ist auf jeden Fall so von Vice, so eine Islamversteherin. Und die hat sich hier mit dem Ali ein bisschen angelegt. Ja. Und ja, also er hat das auch noch nicht so richtig verstanden, was hier mit was Trump da jetzt entschieden hat mit den muslimischen Ländern ist, aber auf jeden Fall kommt sie ja gleich mit, verstehe mich nicht falsch, aber du kritisierst doch in einer Tour Muslime, dass das nicht zu Deutschland passt. Was ist deine Intention? Ja, der sagt, ich bin gegen den politischen Islam, der passt nicht zu Deutschland, wie die DTIP-Märtyrertum und so weiter. Alles klar, danke für die Antwort. Ich habe nichts gegen säkulare Muslime. Und ja, jetzt trinke ich so durch und so weiter. Und irgendwo schreibt sie dann hier, das ist ja eine gewisse, wenn eine gewisse Partei Tweets von mir sharen würde, du gehörst ja nicht zu denen. Also das liegt wahrscheinlich daran, weil die AfD mit Sicherheit auch von Herrn Utlu ein paar Tweets retweetet oder liked oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Und er schreibt dann hier, die Partei bekommt von mir immer Kontra. Und dass sie das aufgreifen, liegt daran, weil es von anderen tabuisiert wird. Und das ist halt auch absolut meiner Ansicht, dass das viel dazu beiträgt. Und ja, sie schreibt dann hier, es wird nicht tabuisiert. Wichtig ist der Stil, es anzupacken. Also wieder so dieses du darfst ja darüber reden, aber bitte nur genauso, wie ich dir das sage. Wir tabuisieren nicht, wir tonpolicen. Ja. Ich kämpfe nicht, ich lauere. Und ich sag dir genau, welche Positionen du in deiner Argumentation vorbringen darfst, welche nicht rassistisch sind. Ja, und dann ist es enttabuisiert. Das Ding ist, wenn die Leute die AfD wirklich klein haben wollen, dann sollten sich andere Parteien in Islamkritik üben. Und dann wäre auch schon mal ein guter Teil der Wählerschaft nicht mehr so interessiert an der Partei. Wenn sie das hinbekommen würden, aber die Linke zum Beispiel wird sich damit extrem schwer tun, zu verstehen, dass der Mittlere Osten nicht nur ein Opfer von den USA und ihren Interessen in der Region sind. Die Muslime haben keine eigene Agency, die haben, das gibt's nicht. Also, das kriegen sie nicht hin. Ja, und ein Beispiel, wo er angeblich die Grenze überschritten haben soll, war die Burka-Diskussion. Und er schreibt halt, dass sie nichts mit dem Islam zu tun haben, sondern ein paschtunisches Kleidungsstück aus dem Jahrhundert sind. Ja, und sie sagt, dass man das akzeptieren muss und so weiter. Und er sagt nein. Aber ich find das eine Sache ganz interessant, nämlich dass sie da sagt, also dass sie da zugibt, dass das ein internes muslimisches Problem ist und dass das eigentlich intern gelöst werden muss. Weil das ist, weil so sehe ich das eigentlich auch. So sehe ich das beim Feminismus auch. Das ist eigentlich nicht unsere Sache, das zu lösen für die. Können wir auch gar nicht. Aber ja, das möchte ich die mal bitte in einem großen Artikel da möchte ich die gerne mal einen Artikel drüber schreiben sehen oder sowas. So, dass nicht nur so in einer von tausenden Twitter-Konvos mal erwähnen sehen. Ja, ich denke mal sicher, dass es solche Bekenntnisse auch irgendwie geben wird. So nach dem Motto, ja, es sind da so viele Liberale und so weiter, die sich dagegen aussprechen, aber auf einem gewissen Punkt, ja. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ne? Also mir reicht es halt schon, wenn sich der Staat quasi nicht mehr es sich zur Aufgabe macht, überhaupt irgendwelche Religionen zu bewerben und auch keine Gelder mehr fließen an irgendwelche Institutionen, die sich der Verbreitung von irgendwelchen Religionen hier in Deutschland verschrieben haben. Und keine Steuerbefreiung mehr. Und keine Steuerbefreiung mehr, ja. Damit wäre schon viel auch geleistet, weil wenn du dann nämlich wirklich nur die Leute hast, die sich eine Moscheegemeinde aufbauen, weil sie sich gerne am Tag irgendwie 5-mal irgendwo hin verbeugen wollen oder was weiß ich nicht was von ihrem eigenen Geld, dann ist das auch, glaube ich, nicht so extrem dann. Aber solange wie du halt das ausländische Geld da drin hast oder irgendwelche andere Bezuschussungen, ja, da ist es dann eher wahrscheinlich, dass dann da irgendwie mit auch noch der Staat selber quasi sich seine Gegner damit finanziert. Und aber ich meine, guck mal, sie sagt da, ja, aber ein Verbot macht das nicht weg. Das ist ja der Punkt. Die Länder müssen sich aus der Mitte heraus reformieren. Das heißt, dass sie also möchte, dass zum Beispiel Holocaustleugnung auch erlaubt ist und dass nationalsozialistische Parteien auch erlaubt sind, weil die Mitte heraus, aus der Mitte heraus hat man sich reformiert und in generell so schlechte Sachen wie Burka oder so generell geht ja schon und ein Verbot hilft ja nicht und deswegen sollte man da generell alles erlauben. Und das gilt ja dann auch für alle Ideologien. Also ob das jetzt dann ja, politischer Islam ist, Nationalsozialismus, Kommunismus, da kann man alles erlauben und alles soll seinen Lauf nehmen. Das wage ich mal anzuzweifeln, dass sie die Position auch für Rechte hat. Ja, aber wenn ja, wäre das... Nee, die schwätze ich ihr jetzt auf. Also die tue ich daraus ableiten, weißt du. Ja, und da gibt es natürlich auch gewisse Punkte, wo dann der Staat halt auch die Leute verfolgen muss, ne? Auch wenn die halt eben dann aus ihren religiösen Gründen irgendwie dagegen operieren oder irgendwelche Leute ermorden wollen oder irgendwelche solche Sachen planen, ne? Und da kann es auch nicht sein, dass man sich da hinstellt und sagt so, ja, das ist dann aber Rassismus, wenn der Staat irgendwie sagt, so, jetzt behalte ich mal diese Leute im Auge, weil sie eine bestimmte Religion haben. Wie mit der Lies-Kampagne, wo es dann hieß, die Polizei macht ja Spontandurchsuchungen ohne Sinn und Zweck und Plan. Also, aber hat nicht die Hayden Choose bei dem Tod von dem Verschwörungstheoretiker Anfang des Jahres geschrieben, ach, genau, geile das Scheiße. Ja, endlich. Das war die Nummer mit diesem Ulf Kotte, oder war das der? Ja, Ulf Kotte war es, glaube ich. Ja. Aber das ist ja, genau, auch gar nicht Hayden Choose, das ist ein Witz, den sie macht, weil sie hat mal Post bekommen, weil die deutschen Kartoffeln bei der Post ja so doof sind, irgendwie an Hatte Jutsche adressiert waren. Seitdem ist das ihr Nick. Also es hat nichts mit irgendwelchen... Nicht, dass jemand auf dumme Gedanken kommt. Also sie nimmt Islam in Schutz, auch politischen Islam mit Burka und hat Ad Hate in Jews. Ja, das ist so ein bisschen... Ja, ich meine, Demokratie jetzt Ad Hitler, also... Das ist halt auch, weißt, wenn halt ein Richard Spencer auch sein Hail Trump macht, finde ich das halt auch nicht ganz so lustig. So, ich kann dem nicht ganz so viel abgewinnen. Wenn du jetzt ein stark konservativer Mensch bist und Witze übers Nazitum machst, finde ich das nicht so lustig, wie du jetzt irgendwie aus der Mitte bist und das machst. Also, ja, Witze darf man schon drüber machen. Also, darf man schon, aber ich finde Witze. Aber ich finde es halt irgendwie, das hat bei mir einen faden Beigeschmack in dem Fall. Weiß nicht. Ja, also ist die NPD hatte doch mal dieses Gas geben Plakat. So Sachen finde ich auch sehr grenzwertig, klar. Muss ja, nicht sein. Ja, ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob jetzt jemand, der generell irgendwie sich über Sachen lustig macht, sich über sowas lustig macht, oder ob sich jetzt jemand auf einer politischen Veranstaltung hinstellt, wie der es da gemacht hat, und irgendwie da einen Hitlergruß zeigt und irgendwas von Hail Our People ruft. Ja. Ja. Da musste ich sehr schmunzeln, auf jeden Fall diese Woche. Herr Huberts ist mal wieder da. Zur Erinnerung, das ist der Herr, also ist auch so ein Anti-Gamergate-Heini und der hat mal uns diese Perle beschert, dass er so einen Beitrag geschrieben hat über Kunstfreiheit. Und er hat quasi gesagt, dass Kunstfreiheit ja überhaupt keine Freiheit ist und dass ja das nur aus Narzissmus kommt. So, die Leute, die alle dann so viel von sich selber halten, das sind halt die mit der Kunstfreiheit. Ja, und jetzt hat er ja, es ist zu ihm durchgedrungen, dass es jetzt diese neu aufgeschlüsselte Studie gibt, wie viele Frauen jetzt tatsächlich welche Sorte von Spielen spielen und nicht mehr nur 50% aller Frauen spielen Spiele, wie es bisher immer geheißen hat. Und natürlich ist es genauso, wie wir eigentlich ja auch schon seit Anfang von Gamergate und allem, seitdem es diesen Vorwurf von wegen, ihr wollt ja nur die Frauen hier rausputschen und dabei sind es 50% gibt, gesagt haben. Aber für Herrn Huberts hier ist das natürlich alles überhaupt kein Widerspruch. Das hat alles schon in seinen Hirn reingeballert, diese widersprüchlichen Sachen hier. Und was sagt denn hier, war das? Brauchst jetzt allerdings eine Argumentation gegen bessere Repräsentation von Frauen in Games basteln möchte, liegt ebenso falsch. Denn innerhalb einiger Genres zeigen sich zum Teil gravierende Abweichungen. So ergaben zum Beispiel 26% der befragten Frauen an, westliche Rollenspiele zu spielen. Der Genrevertreter Dragon Age Inquisition wird jedoch gleich bla bla bla, irgend so ein Kram. Und das liegt natürlich nur an der sehr vorbildlichen Darstellung von Frauen im Spiel. Das kann nicht daran liegen, dass manche Western-RPGs casual sind und manche nicht. Nee, absolut nicht. Das würde ja, das kann nicht sein. Das kann nur, das muss auf jeden Fall an der sehr vorbildlichen Darstellung von Frauen liegen, weil das ist Herrn Huberts seine Annahme von vornherein schon. Es kann ja nicht sein, dass irgendwas passiert, was seiner Annahme widerspricht, also bitte. Ne? Das kann ja nicht die Realität sein dann. Ja, also so viel dazu. Ja, also das ist Akif Pirinci, den normalerweise ist das für mich keine Quelle, aber auch wenn ich sein Buch, das mir damals mein Psychotherapeut ausgeliehen hat, sehr unterhaltsam fand. Der Herr Pirinci hat auch den Nazis weglabern-Artikel gelesen und wir brauchen da jetzt nicht groß drauf eingehen. Ist die übliche Pirinci-Geschichte mit einigen Kraftausdrücken und Sachen, die wir hier natürlich mit unserer guten Erziehung überhaupt nicht sagen würden. Und ja, er fasst unsere Kritik noch einmal etwas handfester zusammen, kann man sagen. Das ist eigentlich eher ein Hinweis drauf, dass nicht nur wir die Frau Stokowski unerträglich finden, sondern auch hier, aber der Reihe nach. Deinen Text beginnst du, wie es sich für eine Kolumne gehört, mit einem Schwank aus deiner Jugend. Also ähnliche Ansatzpunkte, wie wir die auch haben, nur halt deutlich polemischer. Also sie geht sich komplett, er geht sich einmal komplett an dem Artikel ab. Ist unterhaltsam auf Pirincis persönlichen Blog, aber wie gesagt, lesen möchte ich das jetzt auch nicht unbedingt. Der YouTuber Upper Band hat da auch ein Video zu gemacht, zu dieser Statistik halt, mit welchen Spielgenres wie oft gespielt werden. Das hatte ich mir dazu angeguckt gehabt. Das ist hier Majid Nawaz und er spricht über die Zustände in den Universitäten in England. Das hatten wir, ich weiß nicht, ob das überhaupt schon Weltraumaffen waren oder ob das noch der Gamergate-Stream war. Da hatten wir ja schon öfter mal diese britischen Student Unions, die vergleichbar sind mit unseren Studentenverbänden, ASTA und so und Studentenparlament. Dass die sich des Öfteren zum Beispiel, das wird hier glaube ich auch im Artikel erwähnt, die einen haben sich geweigert, irgendwie eine Protestnote gegen ISIS zu verabschieden, weil sie das als islamophobisch betrachtet haben und ähnlicher Blödsinn. Und hier der Majid Nawaz sagt, es ist halt für die jüdischen Studenten wird es immer schwieriger an den Unis. Für jüdische, israelische vor allem Gastsprecher wird es immer schwieriger, da überhaupt ohne Protest und ohne alles, ohne Stress eine Lecture halten zu können. Koscheres Essen und so gibt es nicht, aber es gibt halt Gebetsräume für Muslime, natürlich schön getrennt nach Geschlecht und so. Und wie hier auch, hält halt mit einer großen Menge Einwanderer und auch einer großen Menge junger Einwanderer, die an die Universitäten streben, da leider gewisses Gedankengut mit ein. Und da wird halt ganz schnell halt, wie bei uns auch, der Freiheitskampf für Palästina mit den linken Positionen verknüpft. Und dann entsteht halt auch in den Studentenvereinigungen, also diesen Student Unions entstehen dann, deren Chefs lustigerweise Officers heißen, dass da so, da entstehen halt auch so geschlossene linke Thinktanks, kleine sozusagen, nur dass halt nichts rauskommt, da wo eigentlich die Gedanken rauskommen sollen, sondern nur Scheiße. Also es wird, werden hier zum Beispiel, das werden Anti-Israel-Proteste organisiert, es werden Veranstaltungen gestört, hier Stühle geworfen, Fenster eingeschlagen. Und das alles nur, weil halt der Speaker, der den Vortrag hält, der Mensch aus Israel kommt. Ja. Ach was, das ist bestimmt, weil das ein Nazi ist. Ein israelischer Nazi, ja. Und das ist ja für diese Leute überhaupt kein Problem, das in den Mund zu nehmen. Also, die machen das ja. Sobald der Israeli sich auf seinen Pepe-Pin guckt, wird er knallhart gefacepuncht. Ja. Ich weiß halt auch nicht, weißt du kannst doch dann dir einen Vortrag anhören und danach sagen, Gott, war das doof. Aber halt Sachen kaputt schlagen, weil jemand einen Vortrag halten möchte, mit dessen Inhalt du eventuell nicht übereinstimmst, das ist halt schon echt ein Zeichen von geistiger Reife, wie es hier nur von Studenten kommen kann. Nein, keine Ahnung, Palästina ist zum großen Teil selber an seiner Situation schuld. Ist meine Meinung. Also. Das hier ist die Chefin von dem ganzen Verein, also die National Union Student Präsident. Und die ist uns auch schon öfter begegnet, unter anderem im Zusammenhang mit dieser Geschichte mit der ISIS-Resolution. Und es gab, falls sich jemand erinnert, mal diese Veranstaltung an irgendeiner Uni in England, wo Weiße explizit keinen Zutritt hatten, da war sie auch in die Verteidigung dieser Veranstaltung, war sie auch. Das war die Goldsmiths-Universität in London. Wo auch immer mal wieder Professoren bei der Republika reden. Und lustigerweise, also während man ISIS nicht verurteilen konnte, war es aber total einfach, eine Verurteilung von Israel rauszuhauen mit der National Union of Students. Wenn also das eine nicht geht, weil das islamophob wäre, was ist das andere dann? Antisemitisch. Komisch. Ja, und er verquickt das halt ja auch nochmal mit dem Holocaust-Gedenktag und sagt, dass es eigentlich bis seit dem Krieg halt nicht mehr so einen großen Druck auf jüdische Communities gegeben hat wie heute. Und dass das so eine Art, ja, der Kanarienvogel in der Mine praktisch ist. So. Aber kommen wir zu lustigen Sachen, nachdem wir die ernsten hatten. Ja, wieder mal diese Diskussion mit den BMFS FJ, ich kriege das mit dem MFS immer durcheinander im Titel. Ja, ist FS drin und FJ. Und MFS halt. Das ist dabei. Ja, es ging, ich weiß nicht, worum es hier ging, weil das wird hier oben nicht angezeigt, aber wahrscheinlich wieder irgendwas, wo es hieß, so Benachteiligung und war wahrscheinlich wieder nur von Frauen die Rede. Und hier fragte dann jemand, Männer stehen nicht im Titel, selbst wenn Männer benachteiligt werden. Benachteiligt werden. Und im Titel stehen. Und ich habe dann gefragt, ob man nicht zum Beispiel die tödlichen Arbeitsunfälle als strukturelle Benachteiligung sehen könnte. Aber ich habe komischerweise keine Antwort bekommen, bis heute nicht. Haben die wahrscheinlich verschlampt, den Tweet, nehme ich an. Also wenn man das könnte, dann würden die ja im Titel stehen. Stell doch nicht immer so dumme Fragen. Oh, Entschuldigung. Wie, heute steht bei uns ein Titel Penis. Also. Und die Frage ist halt auch, in welcher Art und Weise Senioren und Jugendliche so benachteiligt sind. Einfach durch ihr Alter, oder? Wahrscheinlich, ja. Die Jugendlichen sind total benachteiligt dadurch. Dass die werden von Ageism betroffen. Halt. Ja klar, du darfst zum Beispiel dir keinen Schnaps holen, wenn du erst 12 bist. Das ist ja total kacke. Gegen diese strukturelle Benachteiligung müssen wir dringend vorgehen, würde ich sagen. Und da spielt dein Geschlecht nicht mal eine Rolle. Guck mal, irre, oder? Da sind doch auch Männer benachteiligt, wenn die sich mit 12 noch keinen Schnaps... Doch, Frauen sind mehr betroffen, garantiert, ja. Weil die sehen auch noch länger jünger aus, weißt du? Das ist Frauen von allem mehr betroffen. Genau. Sagen wir es doch einfach so. So, mit diesem 40 Jahre immer Video hier. Ist das lang? Ist das kurz? Es ist, glaube ich, ein Stückchen länger, aber auch nicht so. Wir müssen es ja nicht ganz gucken. Aber mir ging es vor allem darum, wie zum Teufel kommt heute Plus zum Thema 40 Jahre Emma auf die Tante, die da im Bild zu sehen ist. Ja, die haben nicht aufgepasst, ne? Ja, weil es die Young Turks von Deutschland sind, deswegen. Ja, aber fuck, erwarte ich nicht zu 40 Jahre. Ich habe sie dann gefragt, wann 100 Jahre Herr der Ringe, was sagt Sauron, kommt. Also, das ist einfach Quatsch. Ich lade doch nicht bei einem Jubiläum jemanden ein, von dem ich schon vorher weiß, dass er die Scheiße findet. Das finde ich unfair. Oder 20 Jahre Young Turks. Hier zu Gast Alex Jones. Und Paul Joseph Watson. Ja. 40 Jahre Emma. Was sagt der Vorsitzende von Wandart? Brauchen wir heute noch Feminismus? Wer kann sich die Antwort denken? Komm, Leute, jeder denkt jetzt mal. Die Antwort wird Nein sein. Also alle Sachen, die ich in letzter Zeit so mitgekriegt habe, würde ich sagen, ist die Antwort Nein. Wir brauchen Feminismus heute mehr denn je, weil Gleichschaltung der Geschlechter ist noch nicht vollkommen abgeschlossen und es wird immer schwieriger, die Gleichschaltung der Geschlechter voranzutreiben. Und man sieht an den Kommentaren im Internet, dass man Feminismus braucht und wir haben immer noch einen sehr langen Weg zu gehen und Feminismus ist tatsächlich heute sogar wichtiger denn je, gerade in Deutschland. Es gibt immer noch Vergewaltigungen, jede Minute wird jemand im Internet selber vergewaltigt. Ja. Feminismus brauchen wir mehr denn je angesichts des Rechtsbruchs, den wir ja nicht nur in Deutschland sehen, sondern eben auch in allen, ja, fast allen Ländern irgendwie auf dieser Welt. Angesichts des Rechtsrocks. Also mich hat das jetzt aber extrem überrascht, muss ich sagen. Ich habe eigentlich gedacht, die sagt, man braucht keinen Feminismus mehr. Ja. Ey, dann habe ich ja den Pott gewonnen, weil ich habe gesagt, die will auf jeden Fall weiter Feminismus, sonst hat sie ja nichts mehr zu fressen. Und ich meine, 35, wie lange kannst du da den ich bin ein unschuldiges kleines Mädchen noch machen? Ja, ja. Da bist du 5 Jahre von der Rente entfernt eigentlich. Feminismus brauchen wir mehr denn je angesichts des Rechtsrucks, den wir ja nicht nur in Deutschland sehen, sondern eben auch in allen, ja, fast allen Ländern irgendwie auf dieser Welt, weil diese Rechtsrucksituation immer bedeutet, dass gerade Frauenrechte, gerade Rechte von religiösen Minderheiten, gerade Rechte von Menschen... Stopp. Gerade Rechte von religiösen Minderheiten. Schon mal was von hier, wo war es, Myanmar gehört, wo die Buddhisten auf die, ich glaube, das war auch gegen den Islam, gegen die Muslime prügeln. Das gibt es auch noch auf diesem Planeten. Oder geht es hier um, keine Ahnung, Mormonen? Oder worum geht es dir, kleine Anne? Und vor allen Dingen, warum sehen wir das überall auf der Welt? Überall auf der Welt, ja, in den muslimischen Ländern auch. Ne? Da werden auch die religiösen Minderheiten. Na ja, grundsätzlich hast du da nicht Unrecht. Also wenn man sich anguckt, was in Ägypten den koptischen Christen teilweise passiert ist und was wohl auch in unseren Flüchtlingsheimen teilweise Christen passiert ist, könnte man schon auf die Idee kommen. Ja, aber ich glaube irgendwie nicht, dass sie diese Leute in ihrem Hinterkopf hat, wenn sie darüber redet. Man kann sich ziemlich sicher sein, dass einem Schlangenöl verkauft wird, wenn jemand sagt, das hilft gegen alles. Ja. Ja. Teebaumöl hilft gegen alles. Migrationshintergrund. Ja, besonders beschnitten werden. Das wollen die doch selber, dass die beschnitten werden. Das ist doch Migrationshintergrund. Ja, besonders beschnitten werden. Ja. Ah, okay. Das sind die Rechte von denen, die beschnitten werden. Ja, besonders beschnitten werden. Ja, wo sind die jetzt hier ganz hin? Rucksituation immer bedeutet, dass gerade Frauenrechte, gerade Rechte von religiösen Minderheiten, gerade Rechte von Menschen mit Migrationshintergrund ja, besonders beschnitten werden. Okay, also in Frankreich ist ja ein Rechtsruck. Und in Frankreich ist es so, dass muslimische Gruppen gerne und auch Leute aus Afrika gerne Chinesen niederstechen, weil die Chinesen angesehen werden als eine Gruppe von Einwanderern, die zum Establishment gehören und die dann dort Probleme haben, weil sie von anderen Minderheiten verfolgt werden. Okay, ja, weil die, das ist ein geiler Artikel, weil die werden von denen verprügelt, weil sie zu reich sind, zu tolle Klamotten haben und so. Die arbeiten ja zu viel, die verderben den anderen Flüchtlingen die Preise. Und das ist dann ein Rechtsruck der Franzosen, weil die Rassisten sind, passiert das bei denen im Land, glaube ich. Ganz bestimmt, ja. Ja, das ist auf jeden Fall wirres Zeug, aber ich denke mal, hier wird jetzt halt drauf aufgebaut. Also was ich mit dem Verfilmen meinte, ist, die unterdrückten Gruppen in dem einen Land sind halt in dem anderen Land nicht die unterdrückten Gruppen, sondern können da auch durchaus die unterdrückenden Gruppen sein. Nein, das geht nicht. Und deswegen ist ja auch dieses komische Schablone, die Fräulein Witzorek da immer anlegen will und ihre Glaubensgenossen halt eben so verkehrt. Und ich denke mal auch, sie wird da jetzt so mit von angefangen haben, mit dem Rechtsruck und so weiter, um jetzt halt irgendwie auf die Emma zu kommen und dann zu sagen, so ja, hier aber gegen Flüchtlinge und so, das ist natürlich dann rassistisch und solche Ressentiments oder leck mich am Arsch. Also ich finde das aber schon ein schöner Soundbite, den man sich da zusammenschneiden könnte, ne? Ja, dass gerade Frauen mit Migrationshintergrund besonders beschnitten werden. Da, da, da, da, da. Da, da, da, da, da. Für mich ist Feminismus heute tatsächlich auch insofern hat sich das weiterentwickelt. Also dass wir eben nicht nur auf Sexismus als Diskriminierungsform gucken, sondern auch gucken, wie das mit anderen Diskriminierungsformen, wie zum Beispiel Rassismus, dann zusammenwirkt. Also Muslime mit Kopf. Dann ist es was anderes. Verstehst du das nicht, Anne? Ja, und das ist jetzt vor allen Dingen auch die Antwort auf die Frage, brauchen wir den Emma-Feminismus heute noch? Mhm. Tuch wird anders diskriminiert als ich zum Beispiel. Und natürlich will ich trotzdem, dass ihr das nicht passiert. Oh. Feminismus heißt nicht, die jetzigen Machtverhältnisse einfach nur umzudrehen und dann haben Frauen alle Zügel in der Hand, sondern Feminismus heißt letztendlich, Macht und Ressourcen, die wir in unserer Gesellschaft haben, einfach gerecht zu verteilen. So wie sie am Ende kurz grinsen musste, da weiß man ganz genau, dass sie gelogen hat. Dieses kurze Grill, ja, wir wollen ja gar nicht, dass das so ist. Nein. Ja, und ich glaube, Henriette ist bestimmt ein People of Color. De Maizière, das klingt schon so ausländisch. Hugenottenpack! Mit dem Namen könnte es nie in der Öffentlichkeit so was bringen, weil alle Deutschen Rassisten sind. Ja, die fragen dich ständig, Misere oder was? Wo kommt das her? Wo kommst du denn wirklich her? Ja, wo kommst du wirklich her? Das ist auch sehr lustig, diese Frau in England ist das, Moment, in Niederlanden ist das. Niederlande, ja. Niederlande, genau. Und diese Frau hat also angegeben, sie sei rassistisch geprofiled und daraufhin vom Polizisten misshandelt und ins Auto gestoßen und dabei verletzt und was weiß ich worden. Moment mal, diese Frau ist ein amerikanischer was ist das, Lawyer hier, vielleicht Strafverteidiger? Ja. Beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag? Tja. Interessant. Naja, auf jeden Fall hat sie die Polizei von Den Haag angeklagt, also in einem Facebook-Post angeklagt, sie mit rassistisch motivierter, brutaler Polizeigewalt unterworfen zu haben. Das hat die Niederländer, die hatten wir ja heute schon mal als pragmatische Macher bei der Abtreibungsgeschichte. Irgendwas höre ich im Hintergrund. Bei der Abtreibungsgeschichte, und hier sind sie halt auch wieder Pragmatiker gewesen. Die Polizisten haben nämlich einfach die Überwachungskameras in der Nähe angefordert oder abgezapft und haben dann die Videos veröffentlicht, und die zeigen einen ganz anderen Hergang, als sie ihn geschildert hat. Und zwar ist sie halt keinesfalls irgendwie, sie hat zum Beispiel gesagt, boah, dann die Autotür hätte man ihr Bein eingeklemmt und so. Es gibt das Videomaterial alles nicht her, und inzwischen hat sie den Facebook-Post wohl auch runtergenommen. Ja, ist ja schon komisch, ne? Das ist jetzt das erste Mal, dass ich davon höre, dass so eine Sache oder so eine ähnliche Sache einfach frei erfunden ist. Habe ich noch nie von gehört. Ja, aber was steckt hinter sowas? Also warum macht jemand sowas? Aufmerksamkeit. Ja, aber American Lawyer, the International Court of Justice in The Hague, da erwarte ich doch... Aufmerksamkeit und einfach nur politisches Prestige und politische Sachen durchsetzen. Opfer sein, ja, okay. Sie möchte gern Opfer sein, damit ihr Credit steigt, ihr Opfer-Credit. Ich bin die Frau, die da gegen die Polizei aufgestanden ist. Aber ist sie gleichzeitig so dumm, nicht zu wissen, wie es heute läuft? Also, dass es da wahrscheinlich schon Kameras gibt irgendwo? Ja. In Den Haag? Von allen Orten? Ja. Also, zu dumm. Ja, aber vielleicht wollte sie auch einen Karrierewechsel zu MTV anstreben und dann davon erzählen, wie alle rassistisch sind. Und dann dachte sie, wenn der Fall durchkommt und sie tatsächlich jemanden, der unschuldig ist, des Rassismus bezeichnen kann, dass sie dann als Antirassismus-Anwältin Erfolg haben kann. Vielleicht war also sie ist wohl halt über eine rote Ampel und ist dabei fast von einem Bus erwischt worden. Und dann ist die Polizei halt nebendran vorbeigefahren, hat gesagt, hier Fräulein, was ist denn los? Und sie hat ihnen gar keine Aufmerksamkeit geschenkt, ist weitergelaufen. Und dann sind die Polizisten halt hinterhergefahren, haben sie aufgehalten und wollten mit ihr sprechen. Und wollten einen Ausweis sehen. Ja. Und also ist der Rassismus pur. Ja. Der da aus der Polizei herausquillt. Also. Und sie gibt halt ihren Ausweis nicht raus und dann tut sie so, als will sie ihr Fahrrad abstellen und will dann einfach gehen. Und dann sagen die Polizisten halt, nee, Moment mal, hier bleiben und hören sie jetzt mal auf, sich zu widersetzen, Identität feststellen. Ich meine, es ist Den Haag, sie könnte auch irgendwie da sein, um irgendwen freizupressen oder sonst irgendwen, jetzt mal abgesehen von ihrer Hautfarbe oder so, aber sie könnte ein verrückter Terrorist sein. Ja. Sie könnte auch eine besoffene Fahrradfahrerin sein, ich glaube, das ist irgendwas. Da auch nicht erlaubt. Ja, und dann widersetzt sie sich weiter und dann beschwert sie sich, dass sie gehandcuffed worden wäre, aber die Videoaufzeichnung zeigt halt, dass sie zwar eine Handschelle angelegt haben, aber die anderen nicht praktisch. Ja? Also sie haben das nur als Vorsichtsmaßnahme gesagt, okay, wir machen das jetzt hier so, wir lassen es offen, aber wir können sie jederzeit irgendwo fixieren, relativ schnell. Ja? Mit einer offenen Handschelle. Was auch noch ziemlich freundlich ist. Ja, eben, so. Warum nicht die Hände auf den Rücken biegen? Warum sollte sich ein erwachsener Mensch einer Identitätsfeststellung verweigern? Da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist ein bekloppter Anwalt vom Menschenrechtsgerichtshof oder er ist ein Krimineller. Die zwei Sorten gibt es. Ja. Jeder andere zeigt seinen Ausweis oder sagt, den habe ich nicht dabei, und dann kommen die Polizisten mit zur Wohnung oder wie auch immer. Ja. Das Ding ist doch auch nur, wenn du mit der Polizei redest, dann musst du der Polizei das Gefühl geben, dass sie gerade Autorität besitzen und Herr der Lage sind. Und wenn du das machst, dann kommst du eigentlich immer ziemlich gut weg. Und wenn du dich dumm anstellst und sagst, ihr seid doof, habt ihr keinen echten Job, warum folgt ihr mir jetzt, was soll das, der schnappt Verbrecher, seid ihr doof oder was, dann sagen die, jetzt komm mal her. Und wenn das in deinen Kopf nicht reingeht, dann bist du halt ein bisschen dumm. Also oder aufsässig. Es ist halt so ein Affentheater. Die wollen da einfach nur, dass du ihre Autorität wahrnimmst, weil in der Regel halten sie dich an, wenn du irgendwas halt nicht so richtig gemacht hast. Und aber in der Regel lassen sie dich auch weiter, selbst wenn du was nicht so richtig gemacht hast, wenn du denen einfach nur sagen kannst, ey, sorry, keine Ahnung, ich hatte einen Brainfart. Also das ist... Ich finde es immer wieder interessant, diese... Auflehnung gegen Autorität. Was mit der Polizei so? Die Faschisten, weißt du, die sind rassistisch. Aus Gründe. Ich bin so oft kontrolliert worden. Früher, ich hatte lange Haare und einen langen Bart. Eine Zeit lang, als ich jung war. So 18, 19, rebellisch. Richtig so Mettlermäßig. Und wie oft bin ich kontrolliert worden nachts, wenn ich von irgendwo nach Hause gegangen war. Aber warum? Weil ich mich halt auch verdächtig benommen habe. Ich bin morgens um 4 halb besoffen nach Hause getorkelt. Okay, da fragt man halt mal nach dem Ausweis. Aber das habe ich verstanden und ich habe die Polizisten deswegen nicht irgendwie versucht zu verklagen oder so. Das. Und was hier auch die Frau von der Polizei sagt, also dass wenn solche Sachen halt als rassistisch und gewalttätig gebrandmarkt werden in der Öffentlichkeit, dann hilft es den Polizisten nicht bei ihrer täglichen Arbeit auf der Straße, im Gegenteil. Ja, es beeinflusst die Glaubwürdigkeit der Polizisten und es beeinflusst den Umgang der Menschen mit ihnen. Deswegen sind solche Lügen zutiefst scheiße für die Gesellschaft im Endeffekt. Ja. Alles nur, weil die Tante da nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Generation Snowflake, wirklich. Ich sollte mal mehr Grey's Anatomy schauen. Dann, ja, dann wüsste sie auch, wie es ist. Ja. Ja. Ja, Niedersachsen hat seit September letzten Jahres jetzt auch endlich eine Landesstelle für politische Bildung. Wir hatten ja vorhin schon diesen kleinen Einspieler von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und jetzt gibt es ja auch noch eine Landeszentrale für politische Bildung, weil natürlich, ja, so eine Bundeszentrale alleine reicht natürlich nicht aus. Und da werden wir dann hier belehrt mit, also die Demokratie beginnt mit dir. Und das soll ein kreativer Ort für Demokratie werden. Ihre Aufgabe ist es, mit neuen Ideen und Ansätzen dafür zu begeistern, Demokratie gemeinsam zu gestalten. Ja. Was auch immer. Und dann gibt es hier Computerspiele. Let's Play Germany. Wenn digitale Räume auf realen Lebenswelten treffen, entsteht ein neuer Blick, der spannende Perspektiven ermöglicht. Let's Play Germany nutzt die Mechanismen und medialen Gestaltungsmöglichkeiten von digitalen Games, um politische Bildung zu vermitteln und gesellschaftliche Themen erlebbar zu machen. Ich finde das gut. Videospiele sind ja schon viel zu lange von diesem heterosexuell weißen Allmachtsfantasien geprägt. Und hier haben die eine Möglichkeit, erwachsen zu werden. Aber ja eben, das ist wieder dieses Ding. Ne? Dieses, bla. Was sie da in ihren komischen Kongressen da alles irgendwie von wegen, ja, was könnten wir mal machen für die jungen Leute, um die auch zu begeistern? Ja, was ist da gerade hip? Ach so, Computerspiele und so. Und dann, ja, dann kommen da irgendwelche Indie-Heinis mit Politagenda und sagen so, ja, politische Bildung in Computerspielen, das ist total gut. Und also das haben dann wieder Serious Games, die sich mit LGBT-Themen oder sowas beschäftigen. Das ist dann wieder ein paar tausend Euro dafür. Der 70-jährige Pfarrer mit grauen Haaren, der dann einen Rap schreibt. Because Jesus Christ is my nigga, weißt du? Und dann hip bei den Leuten ankommt, weißt du? Garantiert. Das ist so eine ähnliche Schiene. Ja. Gott, auch dieses, in jedem Bild muss mindestens ein Mensch anderer Hautfarbe drin sein. Das ist doch echt nicht mehr auszuhalten. Ja, die Demokratie beginnt mit dir, ne? So sieht das aus. Nicht, dass ich was dagegen habe, aber es ist so, in your face, in your face. Ja, Token ist im Halt, ne? Klassisch. Ja. Genauso, als ich sage, so, ja, da mit diesem Bild, da stimmt was nicht. Bei der Linken müssten sie hier noch Lesbe aufs T-Shirt schreiben, damit alle verstehen, weißt du? Echt, das ist doch zum Kotzen. Ja, eben, und hier, er kriegt so einen Pfeil, schwul. Er kriegt einen. also damit auch alles passt und er kriegt noch einen Trans. Also, ich glaube, auf dem Bild brauchst du keinen Pfeil mit schwul. Weil jetzt kommt's, wenn das natürlich nicht alles Minderheiten sind, dann ist es aber keine ordentliche Demokratie, ja? Genau. Map the Gap, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, das kommt gleich, aber auf jeden Fall, ja, Erwachsenenbildung, Verbände und Stiftungen, ne? Stiftungen wie die Amadea-Antonio-Stiftung, die ja in Hannover Empowerment für People of Color betreibt. bis zu den Schulen traditionell eine breit aufgestellte politische Bildungslandschaft. Gemeinsam möchten wir ein Netzwerk für Demokratie aufbauen und damit gute Arbeit der politischen Bildung in Niedersachsen unterstützen und sichtbar machen. Den ordentlich schön Geld in den Arsch schieben. Maplegap, genau. Das ist das Projekt, in dem wir junge Menschen die Gelegenheit bieten, sich spielerisch mit den Chancen einer vielfältigen Gesellschaft und den negativen Folgen von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, kurz GMF, in ihrer Lebenswelt auseinanderzusetzen. Und wenn das mal nicht die AA-Stiftung war, dann weiß ich auch nicht. Die haben ja auch noch einen ganz besonderen, ich weiß nicht, hast du das noch, wer da ganz besonders dran mitarbeitet und ihnen hilft? Das hattest du doch auch noch, oder? Was der Mann mit der Mann mit der Frisur. Dem roten Hahn kam und so. Der war doch da auch dabei, oder? Ja, also. Der Lobo. Ja. Achso, ja, der kommt noch. Ja, das ist ein kleiner, okay. Ein kleiner Niedersachsen-Teil in dieser Sendung, ja. Okay, am 19.01. Achso, das war hier das. Aber das Let's Play Germany werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht gibt es ein paar coole Zocks. So. Ach, der ist nur ein Projekt oder was? Ja, das ist ein Projekt jetzt erstmal, ja. Es wird gefördert und. Voraussichtlich 2036 wird es fertiggestellt. Da gibt es dann Workshops. Fortbildung für Fachkräfte. Für Multiplikatoren und für Jugendliche. Geh mal auf die. Näher. Bilder, Videos. Maschinima, Kurzfilme, Realfilme mit Gaming-Bezug oder selbstgestaltete Text-Adventures. Ein Jump'n'Run darf ich nicht einsenden, oder was? Nee, nicht, ne. Da kannst du ja auch nicht wirklich. Ich meine, was soll da mal. Soll da Mario auf Nazis rumhopsen oder was? Aber das ist doch auch wieder so, wenn ich das lese, wir bringen irgendwie Referenten und bla, das ist auch wieder so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für diese ganzen, oh, mir ist schlecht, überall sitzt diese Republika-Mischpoke mit drin und verdient Geld, echt. Vergelt, dass andere Leute nicht verdienen in Berufen wie Pflege oder Einzelhandel, ey. Boah, ey. Das alles... Den traurigen, politischen, bildenden Pinguin an, der ja durch die Gegend läuft. Ach du Scheiße, ey. Ja, und dann hörst du aber in den Medien, die Leute wollen, dass Leute im Mittelmeer ertrinken. Wir fördern die UN und das Flüchtlingshilfswerk nicht, aber wir haben hier 5 Millionen Euro für Let's Play Germany, wo wir... Gegnerschaft. Weißt du, wo wir Kurse machen, wir dann, wo du dann lernst, wie du HTML benutzt im Grundkurs und dann drückst du dreimal Leertaste und dann passt es. Was soll der Müll? Und es gab aber da auch noch bei den Workshops, gab es auch noch welche für Ausbildende. Also das hört sich für mich noch viel gefährlicher an, wenn die dann so, ja, hier unser Fachbereich Game Studies hat jetzt mal einen Workshop von der AA-Stiftung und kriegt dann da erzählt, wie Games in Zukunft zu sein haben. Fortbildung für Fachkräfte, 10 bis 15 Teilnehmer, schon klar. Wann spielen das Video? Ja, lass mal schauen. Unser Projekt heißt Let's Play Germany. Aber was ist eigentlich ein Let's Play? Ein Let's Play ist grob gesagt ein Video, bei dem jemand filmt, wie er ein Computer- oder Videospiel spielt und das Spiel gleichzeitig kommentiert. Und andere gucken sich das Ganze dann hinterher bei YouTube an. Hä? Ich schaue jemanden dabei zu, wie er ein Computerspiel spielt, anstatt einfach selbst zu spielen? Ich versuche angestrengt lustig zu sein. Oh Gott, mach aus, das ist ja furchtbar. Ich würde jeden entlassen, also, der bei dem Projekt mitgearbeitet hat. Möchte ich aber wissen, was das jetzt mit politischer Bildung zu tun hat. Okay. Eine Menge Gründe, warum einen Let's Plays interessiert. Zum Beispiel, weil man sich für ein bestimmtes Game interessiert. Und es einfach mal in Bewegung sehen will. Bevor man sich dann entscheidet, ob man es kauft oder nicht. Hat er gerade das M in Games genommen und umgedreht und damit zu einem W gemacht? Games. Nee, ich meine eher Wages. So männlich-weiblich quasi. Oh. So. Außerdem war es direkt vor seinem Penis. Ach du Scheiße, Mann. Put in Chemicals in the water. Red-pilled. Oder... weil man das Spiel schon hat, aber an einer bestimmten Stelle einfach nicht weiterkommt. Wer hält seinen Controller so? Wer? Hey, oder wenn man sehen will, wie jemand Und das war gerade, glaube ich, hier das Hassrede hier. You fail. Ja, und außerdem, hey, weißt du, da gibt es ein ganz tolles Ding. Das nennt sich gidf.de, Motherfucker. Google ist dein Freund. Gibst du da ein? An dieser Stelle komme ich nicht weiter. Die machen jetzt mit Jugendlichen Workshops, wie man Let's Play erstellt. Ja, das ist jetzt hier für Multiplikatoren. Oder wenn man sehen will, wie jemand das Letzte aus dem Spiel herauskitzelt. Weil man das Spiel eigentlich haben möchte und es auf diesem Wege zumindest mal zu sehen bekommt. Oder weil einem einfach der Stil des jeweiligen YouTubers gut gefällt und es einfach Spaß macht zu sehen, wie er das Spiel analysiert oder einfach nur zerreißt. Mann, ey, die kriegen ja 1 Milliarden von Dollar und machen da so einen Scheiß. Wir warten da 6 Jahre drauf. Was ist das für ein Müll? Sie sahen gerade einen YouTuber, den niemand gucken würde. Ich glaube, er hat gerade die politische Zentrale hier kritisiert. Das finde ich. Ja, stimmt. Man hat trostloses Wimmeln in Videogames. Das also, das ist auf jeden Fall hat das Ding Umschnittpotenzial. Macht, zu sehen, wie er das Spiel analysiert oder einfach nur zerreißt. Mann, ey, die kriegen ja 1 Milliarde von Dollar und machen da so einen Scheiß und warten da 6 Jahre drauf. Was ist das für ein Müll? Oder weil man sich als Erwachsener, der eigentlich keine Ahnung von Games hat, einfach mal einen Eindruck verschaffen will. Erwachsener, was ist denn das schon für eine komische Gegenüberstellung? Ein Erwachsener muss sich da einen Einblick verschaffen. Die keine Ahnung von Games haben. Und Kinder sind die, die eine Ahnung von haben. Weißt du Bescheid? Das ist politische Bildung. Hallo? Das ist politische Bildung jetzt gerade gewesen für Multiplikatoren, ja. Mir macht es mich echt mal traurig. Warum macht das nicht der Schauder? Ja? Das wär vom Qualitätsniveau 1 Milliarde Mal besser. Es würde jemand mit Leidenschaft für Spiele machen, die ich bei dem Affen, Entschuldigung, nicht erkennen kann. Also wir geben Geld auch noch nicht nur aus für Schwachsinn, wir machen den dann auch noch schlecht und lassen so eine Kacke, so ein Hilfsschülervideo da durchgehen. Ja, ich frage mich immer noch, wo da jetzt die politische Bildung da jetzt reinkommt. Keine Ahnung. Leute, anderen Leuten dabei zuschauen, wie sie ein Spiel spielen. Wir erklären Kindern und alten Menschen das Internet. Es zu analysieren, auseinanderzunehmen und zu schauen, wie es funktioniert. Und was wäre, wenn wir uns Deutschland als Spiel vorstellen? Was funktioniert eigentlich und was nicht? Du musst dir Deutschland ein Spiel vorstellen, Alter. Politische Bildung. Gamification. Wie melde ich mich beim Rathaus an und ab? Ich filme mich und kommentiere es. Ja, genau. Scheiße. Moment mal, wenn ich mir jetzt Deutschland als Doom vorstelle. Ja, ne? Du machst dir eine scheiß GoPro an den Helm und gehst zur Republika. Ne? Gehst mal in einen anderen Stadtteil und dann, ne? Livestream, Motherfucker. Ja, überall die Dämonen, oh mein Gott. Zombies, oh Mann. Alle. Ich hab doch genau auf den Kopf geschossen. Oh ja, ey. Das ist der Punkt, der uns zu Verhängnis wird. Das wird doch alles zu Verhängnis, ey. Was funktioniert an dem Spiel? Und was nicht? Was macht Spaß und wo hakt es noch? Warum sind das jetzt 3 Leute? Dass das Spiel am Ende auch allen Spaß macht. Und jetzt nur noch 2. Ja, wow. Und das alles unter Fortbildung für Fachkräfte. Alter. Ja, unser Projekt heißt Let's Play Germany. Es geht nicht um Spiele. Es geht um alles andere auf jeden Fall. Es geht darum, sich alles irgendwie vorzustellen als Spiel, was ich persönlich ganz schön irre finde. Also, das ist ein bisschen krank, ne? Das, was ihr gerade gesagt habt, das passt eigentlich schon, weil das ist ja quasi diese Logik, dass man sagt, die Leute spielen die ganze Zeit diese Spiele und werden dann so irre und halten dann die Realität für ihre Spiele und die wollen es quasi genau umgekehrt machen. Die wollen alles nur ein Spiel halten, um damit dann irgendwie sich zu überlegen, was man mit der Realität anfangen kann, irgendwie so. Und das ist dann politische Bildung auch noch. Also sich das zu überlegen ist Bildung. Ich auch nicht verstehen kann, wie das funktionieren soll. Ich würde einfach alle Leute, die mit dem Projekt zu tun haben, entlassen. Wenn ich dort gewählt werden würde, ich würde die komplette alle Gelder für so Scheiße streichen. Komplett. Ich benutze an dieser Stelle gern das Bild vom Pinguin, der mit seinem eigenen Schnabel im Eis festgefroren ist. Oh, hier, guck mal, hier ist eine Schlange. Das ist aber patriarchal. Komm bitte das Video auch noch. Komm, wir überziehen nur, heute. Nur Step on Snack. Unser Projekt heißt Let's Play Germany. Aber worum geht es eigentlich? Hä? Bei Let's Plays geht es um Games. Ja, genau. So sieht jedes Let's Play aus. Wie man weiterkommt, was für Tricks es gibt, was Spaß macht und was nervt. Fake Gamer Girl. Was wäre, wenn wir uns Deutschland als Spiel vorstellen? Wie würde dieses Spiel funktionieren? Was würde Spaß machen und was nicht? Und wer und was? Also ganz im Ernst, was wäre, wenn wir uns Deutschland als Spiel vorstellen? Wisst ihr, was ich da im Kopf habe? Den Joker. Was wäre, wenn wir uns Deutschland als Spiel vorstellen? Wir schaffen das. Nee, aber erstmal muss man sagen, ne, der Kopierschutz ist ganz schwach, Leute. Das könnt ihr alle piraterieren. Da könnt ihr einfach rein nach Deutschland. Einfach rein und könnt ihr euren Spaß haben. Ja, es ist Free-to-Play, aber für die ganze andere Scheiße musst du bezahlen. Nee, für die bezahlen im Zweifelsfall auch andere, das geht schon. Ja, aber jetzt so für den Otto-Normalbürger ist es Free-to-Play, aber du musst für einen extra Scheiß bezahlen. Was gehört eigentlich zu diesem Spiel dazu? Was für Programmfehler gibt es noch? Bei Let's Play Germany geht es darum, allen zu zeigen, wie das Spiel Deutschland funktionieren kann und welchen Teil wir alle als Spieler daran haben können. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Und welche Tipps und Tricks haben wir für die, die mitspielen wollen? Das sollst du in bewegte Bilder übersetzen. Als Makinima Kurzfilm, als Let's Play Video oder als eigenes, selbstgestaltetes Text-Adventure. Zeig uns deine Vision vom Spiel Deutschland. Okay, ganz ehrlich. Unser Team unterstützt dich dabei. Mich kotzt das an, auf welchem Niveau mit Jugendlichen und Kindern geredet wird. Weil auf dem Niveau... So kannst du einem Sechsjährigen Deutschland erklären. Dann kannst du sagen, hey, du hast doch das bestimmt schon mal auf YouTube gesehen, ne? Oh, ja, das ist ein bisschen wie ein Spiel und das ist so und so. Und hier. Ja, Ike Broslowski, ne? Das war in der einen Folge so, wo die Kinder das eigentlich nicht mehr verstehen, dass er sich PewDiePie anguckt und so. Ja. Ganz ehrlich, Alter. Es geht mir auf den Sack. Man kann auch Jugendliche, was weiß ich, so Teenager, ne? Bist du so 13 oder so? Den musst du doch so einen Scheiß hier nicht vorsetzen. Ja. Hallo, liebe Kinder, das Leben ist ein Spiel. Ja. Schade, dass sie nicht auch noch Workshops für queere Kinder haben. Da hätte dann die Tante noch hingepasst mit ihrem Teddybär. Definitiv. Right, Teddy? Ja, okay. Und jetzt wird es noch schlimmer, aber super Bild, was sie bei ihm gefunden haben. Ganz klasse Bild. Was ist das? Was ist das für ein. Was soll diese Pose mir sagen? Was ist er? Will er mir Drogen verkaufen? Will er mir aufs Maul hauen? Er ist ein echter Cowboy. Dieser Bart. Er ist so eine Art Cowboy und Indianer in einer Person. Das ist eine Superkraft wahrscheinlich. Dass er das vereinen kann. Er ist halt so progressiv, er ist unterdrückt und Unterdrücker in einer Person. Also quasi die Dualität, die in jedem Mann schläft, die zeigt er dir halt damit auf. Ja, aber ganz ehrlich, den Bart kannst du nur tragen, wenn du in einer 80er-Jahre Heavy-Metal-Band bist. Sonst nicht. Tut mir leid, Sascha. Ja, auf jeden Fall, Sascha Lobo wird der Digitalexperte für Niedersachsen. Falls ihr dachtet, diese Scheiße da von eben, von der niedersächsischen Landesregierung, wäre schon doof, dann, naja, es gibt noch Schlimmeres. Also irgendwie, wir werden die digitale Revolution, die Bildung, das Arbeiten, die Gesellschaft verändern. Und da wird er jetzt hier irgendwie... darüber dann reden, natürlich mit dem Präsidenten des Bundesverbands der deutschen Industrie und des deutschen Gewerkschaftsbundes und die treffen sich dann irgendwie mit noch anderen und diese Gesche Joost ist auch dabei, das ist auch so eine Republika-Tante, die war glaube ich auch bei dieser grünen Veranstaltung in Hannover über Feminismus und ja, die treffen sich dann demnächst jetzt häufiger, um jetzt darüber zu reden, wie man die digitale Revolution starten kann, weil halt eben die rot-grüne Landesregierung in Hannover, die hat es halt begriffen, die weiß genau, was passiert. Und Deswegen mit Herrn Lobo. Bei der CeBIT werden sie sich dann auch live und in Farbe treffen. Ist das eigentlich, ich stelle mir das so vor, also wir brauchen noch so einen für die jungen Leute. Was ist denn mit diesem, der diese freche Frisur hat? Fragen Sie den doch mal. So läuft es wahrscheinlich wirklich bei den Ministerien und so. Diese Industriehansels und diese Aktivistenhansels, ich meine, die sind ja eh super Kumpels von der Republika-Clique. Das ist ja jetzt nicht so, also Daimler hängt da auch mit drin bei der Republika. Das ist ja jetzt nicht so, dass das alles so der Indie-Laden für die Gegenkultur wäre, wie sie sich da vielleicht gerne sehen möchten. Da kommt aber auch gar nicht genug Kohle für das Loft in Charlottenburg rüber. Da muss man ja mit der Industrie. Also ich habe ja auch die Woche einen Aufruf auf Twitter gestartet, aber es hat sich bisher noch keine finanzierungswillige Stiftung oder ein schmieriger Politiker gefunden, der die Weltraumaffen irgendwie als Korrektiv vielleicht einsetzen will. Ich glaube, da wären wir ernsthaft relativ gut drin. Ja, wir wären auf jeden Fall besser als die Leute, die Korrektiv im Namen tragen. Ach, die gute Safia. Ja, das habe ich jetzt auch nochmal hierhin bewegt, weil das ist ja quasi auch Hannover Nachrichten. Das war ja die Dame, die da im Bahnhof, Hauptbahnhof bei mir in Hannover, einen Polizisten angesprochen hat. Ja. Den habe ich jetzt noch nicht gelesen, der war von wem anders. Von Ebel. Ja, gut, im Endeffekt ist es wahrscheinlich die Nachricht, dass sie verurteilt worden ist. Und damit halt auch, ja, wie es hier steht, die Verbindung zum IS sich bestätigt haben oder die Verbindung zu Pierre Vogel. Und das vorher schon die Großmutter hat der Polizei schon gesagt, ihre Enkelin ist sich am Radikalisieren und trotzdem wollte die Polizei wahrscheinlich nicht als rassistisch gelten oder so. Allah segne unsere Löwen. Das ist, ja. Ich finde, wenn wir doch so Hate Speech-Verfolgung und so machen, warum überprüfen wir nicht Leute, die sowas schreiben und wenn es Kinder sind? Weil das ist doch genau die Saat. Wir machen Razzien bei Terror-Druiden aus der rechten Szene, aber was ist mit den Leuten, bei denen diese Saat im Kopf aufgeht? Wir machen uns so viel Gedanken drum, was die Reichsbürger machen. Aber was ist mit diesen Leuten? Das wird offensichtlich ignoriert, weil die Frau hat oder das Mädchen hat später noch einen Polizisten niederstechen können. Super. Ja, aber wenigstens ist sie verurteilt worden. Ach, Abel, wolltest du vielleicht auch was dazu sagen? Ja, ich hatte schon was gesagt, aber ich habe mich gemutet. Nee, weiter unten war der interessante Teil von dem Artikel. Ja, dass wir wir haben ja mittlerweile Propaganda, die sich übers Internet in vielfältiger Form verbreitet. Wir haben Videos, E-Mails, Memes, Bilder, Reden etc. Und wir haben dann Öffentlichkeitsarbeit, die dann lautet so, ja, ihr, der IS ist doof, dass wir wollen keinen Dschihadismus haben. Das ist dann so die Botschaft, die wir dann oftmals dann bei Anne Will oder so von einem Masiek bekommen. Und im Endeffekt haben wir eine Parallelwelt entstehen lassen, dadurch, dass wir einfach nicht stark genug drauf schauen, dass eine Abgrenzung stattfindet und dass ein säkularisierter Islam sich wirklich herausbildet. Weil ich meine, wie soll man sagen, die Probleme, die sozusagen damit angespült werden mit dem Fall, also wie sieht's in ihrem Elternhaus aus, wenn du jetzt zur Schule gehst und mit deinem Wannabe-Burka-Ding, wo du einen Hijab trägst und einen langen Sleeve trägst, wie reagiert da die Schule auf dich? Wie reagiert man auf die Moschee dort oder auf die Gebetsräume? Das ist einfach so eigentlich ein ziemlich langer Rattenschwanz von Problemen ist, wo man überall Baustellen hat, an denen man nicht richtig arbeitet, weil im Endeffekt ist so ein riesengroßer Blumenstrauß ist an Aufgaben, die man eigentlich machen muss, damit so eine Radikalisierung sich nicht einfach regelmäßig so weiter fortsetzt. Also, dass es nicht regelmäßig auftritt. Und ich fand es interessant mit dem extremistische Erzählungen aus Memes, Bildern, Reden und Versprechen. Und das wäre jetzt nur die digitale Welt. Und wir haben dann so eine, ja, einfach eine lange Anreihung an Gebieten, wo man eigentlich ansetzen müsste. Und wir haben nur Let's Play Germany und Netz gegen Nazis und ich haben wir irgendwas gegen Dschihadismus, was die Bundesregierung macht? So. Also nö, gegen Islamophobie halt, das ist ja auch das größere Problem. Und das war's halt so. Und ich frage mich einfach so, wenn du da nicht hinterher guckst und sagst, hey, bei euch in der Community läuft halt was nicht so gut, könnt ihr da mal nachschauen? Das wird nicht von alleine besser und es wird schlechter und schlechter. Das hieß es doch auch, dass du, wenn du nach Deutschland zugewandert bist, dass du in der zweiten, dritten, vierten Generation, dass da erst die richtigen großen Probleme rauskommen. Und dass das einfach eine kleine tickende Zeitbombe ist. Und dass halt dafür ja so ganz oben am Eisberg ist. So. Ja. Ah, jetzt kommen wir zu den guten News. Epoch Times. Fake News aus konservativ-verschwörungstheoretischen Kreisen. Epoch Times wird öfters mal kritisiert als News Outlet, aber ich fand hier den WDR-Moderator ganz interessant, der meinte, dass wir nach chinesischem Vorbild ein Internet brauchen, damit unser Betriebssystem durch Fake News nicht gestört wird. Also. Ja, Helmut Schmidt hat sich ja vor 10 Jahren oder so ähnlich geäußert, so nach dem Motto, Europa hat halt das Problem mit der Regulierung und wenn man das machen würde wie bei den Chinesen, würde es ja alles viel besser laufen. Das finde ich auch so. Wir packen den Artikel in die Quellen. Ich fand aber einfach nur den Kommentar interessant, dass man Zensur fordert. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Ja. Oh, Fiverr ist gar auch ganz übersehen. In meinem Niedersachsen-Teil ist ja schon wieder. Ja, so ist das bei einer rot-grünen Landesregierung. Die Dame hat in der Landesaufnahmebehörde für Migranten in Braunschweig gearbeitet und hat halt auf eigene Faust mehr oder weniger mehrfach Identitäten ermittelt. Und wollte die dann auch dementsprechend den Behörden übergeben, damit dem nachgegangen werden kann. Aber dann hat man sie kommen lassen und hat ihr gesagt, tragen Sie die Akten mal schön in den Keller, wir möchten das nicht. Also das allein finde ich schon den absoluten Hammer. Und dann hat sie das doch gemacht, ist zur Polizei gegangen mit dem Material. Und sie hatte wohl auch große Unterstützung aus den Mitarbeitern, also den unteren Chargen, die oberen wollten halt alles schön unter dem Deckmantel halten und sie ist ihren Job jetzt los, also ihr Zeitarbeitsvertrag ist nicht verlängert worden. Eigentlich sollte jemand wie die Frau eine Belobigung und eine Prämie bekommen, aber in unserem Land geht es halt darum, den Frieden zu halten vor allem. Und deswegen bekommt sie stattdessen eine Entlassung. Oder beziehungsweise halt eine Nicht-Weiter-Beschäftigung, obwohl sie eine Fachkraft ist. Und kann man sich das beim momentanen Durcheinander echt leisten, eine Fachkraft aus dem Asylwesen loszuwerden? Egal. Aber bittere Geschichte, finde ich. Also, warum wird da nicht mehr gemacht gegen diese Mehrfachidentitäten? Das lese ich bei jedem, wo es irgendwie, wenn ich auch nur in meine Polizeimeldungen, die ich inzwischen hier für die Gegend abonniert habe, gucke, steht so oft drin, wurde am Bahnhof aufgegriffen, gesucht wegen Mehrfachidentitäten. Das kostet uns alles einen ganzen Arsch voll Geld. Davon könnte man wahrscheinlich ein ganzes Amt bezahlen, das sich nur um Mehrfachidentitäten kümmert. Aber stattdessen wird die Frau, die das macht, entlassen. Uhu. Ja, was war das? War das auch von mir? Nee, ich glaube, das war von Ewe. War, weiß ich nicht. Das ist irgendwie der Soziologe. Oh, Ewe ist kurz AFK. Vielleicht ziehst du was anderes vor. Auch Ewe. Auch Ewe. Das hatten wir vorhin schon besprochen. Das war auch Evil. Das war, glaube ich, auch Evil. Ja. Da ist er wieder. Ja, sag mal hier. Hier geht's los. Wir müssen Ängste überwinden. Ich weiß gar nicht, warum ich den interessant. Ich würde sagen, lass mal ein paar Let's Plays machen. Aber ja. nicht von Resident Evil 7. Warte kurz, ich habe im Forum habe ich den Ausschnitt. Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind die Deutschen aber doch erstaunlich gelassen geblieben. Bude. Diese Interpretation wurde in der politischen und medialen Kommunikation stark betont, auch um den Populisten der AfD nicht in die Hände zu spielen. Das darf aber nicht dazu führen, dass man der Bedeutung des Emotionalen keinen Raum mehr gibt. Viele Menschen waren zuerst erschreckt und hatten dann einen heiligen Zorn auf die Terroristen. Der Unschuldige auf widerwärtige Weise in den Tod riss. Das war eine menschliche Reaktion, die in der öffentlichen Diskussion kaum Beachtung fand. Das Problem ist, dass sich die meisten Politiker vor der Angst der Leute fürchten. Ich finde es interessant, dass ich meine Reaktion zu einem Terroranschlag darauf abstimmen soll, dass es zurzeit eine Partei gibt, die die Etablierten nicht gewählt wissen wollen. Einfach nur so diese Formulierung, das würde den Populisten in die Hände spielen. Warum lasst ihr euch andauernd den Diskurs von der AfD vorschreiben? Also ich, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Wir haben auch, wenn es um islamkritische und auch islamfeindliche Kommentare geht, die sind immer dann am höchsten, wenn es einen Anschlag gab. Wow. Wirklich wow, ein Terroranschlag geht es nicht darum, dass man möglichst viele Menschen umbringt, sondern dass möglichst viele Leute zuschauen. Und wir haben dann auch zum Beispiel bei den Pariser Attentaten, hat zum Beispiel der Spiegel generell die Kommentarfunktion abgeschaltet für Bataclan und etc. etc. Charlie Hebdo. Und ich weiß nicht, es ist einfach nur lächerlich. Also ja, man tut mit Angst reagieren, ja, man hat dann in den Medien die Gelassenheit der Deutschen betont, weil man Angst vor der AfD hat. Man darf sich aber nicht vor der Angst der Leute fürchten. Also der komplette Artikel in sich ist irgendwie unzusammenhängend. Ja, das, ich fand das nur interessant. Leiter der Stasi-Gedenkstätte. Ja, da beschwert sich einer, dass es keinen Datenschutz für Mitarbeiter von der Stasi gibt. Ja, weil Journalisten haben da einfach Einblick bekommen. Der Leiter der KZ-Gedenkstätte hat, Journalisten einen Link gegeben mit den belastenden Sachen über den Holm, den jetzt ehemaligen Bausenator von Berlin. War es, glaube ich, was er werden sollte. Ja, und der hat halt praktisch dafür gesorgt, dass diese ganze Geschichte ins Rollen gekommen ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass einer von den Journalisten, denen er über den Link Einsicht gewährt hat, unser allseits geschätzter Don Alfonso war, weil er war als einer der Ersten an der Geschichte dran. Ja, und jetzt sind die anderen, die Linke ist ja total wütend deswegen, weil sie diesen Mann abgeschossen haben. Also sie haben da jemanden, der bei der Stasi war, nicht in ein öffentliches Amt geholt, was ich gar nicht so schlecht finde. Ja, und da wird jetzt halt formal versucht, dem Knabe von der Gedenkstätte an den Karren zu fahren. Das ist aber auch lustig hier. Ich habe die Daten zur Holmes-Akte nicht als Leiter der Stasi-Gedenkstätte, sondern als Privatmann dazu noch im Urlaub weitergegeben. Was soll das denn bedeuten? Naja. Ach, ihr wollt Informationen haben? Ja, ich bin zufällig im Urlaub, also kann ich euch die geben. Oder was? Ja, aber ich meine, ich sehe das so wie eine Steuerhinterzieher-CD, so ein bisschen. bin ganz froh, wenn es hier und da mal einen Whistleblower gibt. Tja, ja, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, was die für Anfragen gestellt haben oder so. Also ich möchte wissen, ob jemand, der über einen großen Haufen Geld in Deutschland entscheiden muss, nämlich den Berliner Bau Dingens, da Stadtentwicklungsscheiß, dass der nicht bei der Stasi war. Was soll das denn? Ist doch kein Problem, sowas zu überprüfen. Ich finde das, also nicht, dass sie irgendwie Hammer und Sichel am Revier tragen müssen, damit man es merkt. Ja, aber hier steht ja, die Veröffentlichung von Unterlagen über ehemalige Stasi-Mitarbeiter wurde vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht. Stasi-Unterlagen, derartige Unterlagen, Zweck der politischen und historischen Aufarbeitung für jedermann herauszugeben. Frau Kahane ist 82 aus der DDR geflohen und das mit dem Stasi-Kram wissen, 86 ist sie aus der DDR geflohen oder ausgereist und das mit dem Stasi-Kram wissen wir auch erst seit ein paar Jahren. Muss nicht sein, finde ich. Also wenn jemand sich etablieren möchte im öffentlichen Leben, dann möchte ich auch wissen, was der vorher gemacht hat, ja, und wie er dazu steht. Ja, und da vielleicht etwas proaktiver zu sein mit so einer Vergangenheit, wäre, glaube ich, schon hilfreich, weil immer verheimlicht es ja nur, weil es schon ein Schandfleck in der eigenen Vergangenheit ist. Und es ist auch immer einfach, Leute, die in so einem System gelebt haben, zu verurteilen. Allerdings finde ich das halt extrem fragwürdig, wenn du irgendwie öffentliche Ämter bekleidest, im öffentlichen Leben stark aktiv bist und irgendwie nicht siehst, warum das wichtig wäre, das zu kommunizieren. Auf der anderen Seite haben wir es ja auch beim letzten Mal irgendwie versäumt, ja? Weil die Leute in Chile und Argentinien auf einmal alle Meyer, Müller, Schmidt und nicht mehr Mengele hießen. Ja? Also da ist ja auch nicht nachgearbeitet worden im Endeffekt. Das heißt immer Entnazifizierung, aber genug Arschlöcher hat es nicht erwischt. Und das ist bei der Stasi, abgesehen jetzt mal vom institutionalisierten Massenmord, aber einfach von der Warte aus, dass sie auch ein totalitäres Regime errichtet haben, sehe ich keinen Unterschied. Warum sollte das nicht bekannt sein? Ja, das, und gerade auch der Beamte, der im Urlaub Auskunft gibt. Ja, endlich ein Beamter, der merkt, dass wenn er im Urlaub ist und eine wichtige Anfrage kommt, er halt nicht im Urlaub ist. Also ich kenne das von der Arbeit nicht, dass man sagt, ich habe gerade Urlaub und das ist zwar wichtig, aber Freizeit. Also ich habe das so nie kennengelernt in meinem Arbeitsleben. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte ich da zu viel Marktdruck erfahren oder so, aber nee. Da freut mich, dass dann ein Beamter das dann sieht, dass das wichtig ist und dass er sich darum kümmert. Also, keine Ahnung. Hat gewisse Parallelen zum Zoe-Post, hat meine Sympathie. Europa muss auf sich selbst aufpassen. Was ein Nazi. Ja. Schlimm. Das ist so gut bebildert. Ja, Islam und so. Ja, das hatten wir auch schon genügend vorher. Hier, das war von der Bombenlegeraffäre in Luxemburg, wo halt Anschläge verübt worden sind, die man dann irgendwann mal aufklären wollte und wo das interessant war, weil man dahinter oft Gladio vermutet hat und jetzt halt CIA Akten freigegeben worden sind, sozusagen, als die Bombenserie dann schon am Abflachen war. So, die ging ja 84 bis 86, also Anfang 86, und CIA hatte nicht so viel Ahnung, was da wirklich passiert. Und ich weiß nicht, ob viele Leute sich für die Luxemburger Bombenleger-Affäre und die Geheimdienste, die da drin involviert sind, arg interessieren, aber das sind interessante Akten, die freigegeben worden sind, die dann auch einfach dadurch vielleicht lesenswert wären, dass man sieht, wie der CIA dann zu Seas anlegt und wie der dann arbeiten würde. Also ich finde es interessant, lest es. Man sollte vielleicht auch nochmal dazu sagen, was Gladio ist, nämlich dass es im Kalten Krieg von der NATO praktisch eingeführt worden. Und zwar sind da gezielt Gruppen von völkischen und rechtsgerichteten meist Leuten angeworben worden für eine Art Untergrundarmee, die dann im Falle einer Übernahme durch die Sowjetunion, wenn jetzt Deutschland, Italien, Österreich irgendwer erobert worden wäre, hätten die dann den Guerillakrieg gegen die Besatzung geführt. Also es ging so weit, dass die Leute auch bewaffnet worden sind und so weiter. Und es gibt halt Zusammenhänge, die darauf hinweisen, dass diese Organisationsstruktur gezielt genutzt worden ist, um Terroranschläge zu verüben, um die politische Meinung zu beeinflussen. Also in Italien ist es auch gesichert, also bewiesen, dass damit halt mal Wahlen beeinflusst hat. Und das ist auch nicht Aluhut-mäßig, sondern halt wirklich gesicherte Informationen. Genau, also das wollte ich auch gerade nochmal sagen. Also hier blüht niemandem der Hut, das sind alles Fakten. Und da muss sich auch keiner was von Verschwörungstheoretiker oder so erzählen lassen, weil das ist alles schwarz auf weiß dokumentiert. Also Gladio ist kein Hirngespinst und auch diese politisch motivierten Anschläge praktisch durch die NATO auf eigenem Gebiet, ne, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die sind auch gesichert. Und aber was man sagen muss, in Luxemburg hat man oft lange Gladio vermutet, es sieht aber derzeit danach aus, dass das dort nicht der Fall war. Also was schön ist. Also was es dann nicht, wie soll ich sagen, zu groß macht. Also. Aber ja, die Sachen in Italien waren hart. Also. Aber ja. Es gibt ja auch die Theorie, dass die dritte. Das ist eine nationale Front. Dass die dritte Generation der RAF auch so eine Inside-Op gewesen sei. Ja, mit Alfred Herrenhausen. Da fangen dann die Verschwörungstheorien an. Also dieser Kern ist wahr, aber außenrum ist halt schon eine große Menge Verschwörungstheorien. Ja, also ich würde sagen, Ewe, du kannst das ja mal als Text-Adventure aufbereiten. Ja, das mache ich. Let's play Germany. Oder als Let's Play. Way to right-wing extremism by state-sponsored agencies. Party Deluxe Edition. Louisiana police chief resisting arrest is now a hate crime under state law. Das finde ich nämlich immer das Interessante. Hate crime, ja, ein aus Hass motiviertes Verbrechen. Was viel schlimmer ist, weil Hass und nicht niedere Beweggründe wie Gier oder Eifersucht der Grund ist. Und man wird, also ich hoffe, dass es kein anhaltender Trend ist, dass man dann mehr Kategorien findet, die auch als Hassverbrechen herhalten können, weil du hast dann die verschärfte gesetzliche Regelung sozusagen von Hassverbrechen. Und wenn du dann den Hassgegenstand ausweitest, wie jetzt hier zum Beispiel, dann kannst du viel härter gegen Leute vorgehen. Und das war eigentlich immer so meine Dammbruchbefürchtung mit Hassverbrechen, dass halt dann irgendwann, boah, du hast die Zentralbank kritisiert, das ist dein Hassverbrechen, dass dann so Scheiße irgendwann dabei rauskommt. Und hier kann man sich das noch im Detail angucken. Es ist jetzt bei Widersetzung gegen die Staatsgewalt und wenn du dann auf Polizisten losgehst, ich habe mir das jetzt nicht genauer angeguckt, warum die das gemacht haben, ob es hilft oder ob es nicht hilft, aber ich habe einfach Bedenken davor, dass man härtere Gesetze dann einfach auf mehr und mehr Bereiche ausweitet, weil du kannst ja schon irgendwie als Politiker einfach härtere Gesetze vorschlagen, aber dieses Reingemogle von wir tun eine Kategorie von Strafbeständen aufmachen, die man viel härter bestrafen muss und dann klammheimlich Kram hinzufügen im Nachhinein, finde ich halt irgendwie nicht so gut, weil ja, ist nicht so gut. Ja, hier finde ich das ja gut, dass die Anti-Defamation League ausnahmsweise mal was Vernünftiges sagt, nämlich, dass sich das nur auf unveränderbare Charakteristika beziehen sollte. Und halt eben nicht auf in welcher Branche man irgendwie arbeitet. Ja. Also man kann schon auch was für Polizisten tun oder so, aber einfach nur Hate Crimes ausweiten, halte ich für eine sehr schlechte Idee, rechtsstaatlich mit aber Strafgesetzen voranzukommen. Bin ich falsch informiert, aber wenn ich zum Beispiel einen Polizisten beleidige oder angreife, ist das doch deutlich härter strafbewehrt, als wenn ich das bei einem Normalo tue. Also wo ist das Problem? Ja. Warum aber muss man das, will das noch ein Hate Crime sein? Also damit man dann, je nachdem, wie man das Gesetz auslegen will, die Leute dann noch härter bestrafen kann, wenn es dann einem genehm ist, das in dem Fall zu tun. Und das, ich, also in Amerika ist das, glaube ich, nicht so, dass das stärker bestraft wird, weil da gibt es ja eigentlich Beleidigungen überhaupt nicht. Ja, ich finde es gut, weil alles andere wäre Rassismus. Misogynie. Genau. Nein, ich finde es genial, dass, dass wir Proteste in Berlin haben gegen den Frauenhasser Trump und dass jetzt in den USA das Patriarchat ausbricht. Wir in Malaysia die Situation haben, dass so eine 9-Jährige fickt und sie dann heiratet und dass dann A-okay ist und dass wir den Trump aber gegen Trump protestieren müssen und dass das wichtig ist und dass wir hier jetzt aber nicht unbedingt jetzt irgendwie so viel Outrage sehen, wie man das vielleicht wahrnehmen könnte in der Situation, wo eine Heirat vom Opfer eine Vergewaltigung okay macht. Also ich weiß nicht. Trump hat merkwürdige Kommentare in einer Umkleide, Locker-Room-Talk gemacht und deswegen ist er furchtbar. Und hier haben wir Rape Culture tatsächlich im Gesetz verankert und was weiß ich, wo unsere Feministen sind. Wahrscheinlich am trendigsten Hashtag kommentieren. Warum? Die könnten denen doch wenigstens die Mützen schicken. Ja, wisst ihr, wir haben Klimaanlagen, die rassistisch sind, weil ja Frauen ein anderes, misogynistisch sind, weil Frauen ein anderes Kälteempfinden haben. Und hier haben wir, ja, ich keine Ahnung. Ich finde es einfach gut. Gab auch die Woche wieder einige Leute, die mit der Frage nach sowas an Frau Wieczorek abgeprallt sind und Blogs kassiert haben. War sehr unterhaltsam. Ja, jetzt wird es echt gut. Highschool hast du Physik und weil ja Physik bei Mädels nicht ganz so beliebt ist und man aber gerne mehr weibliches Studien, also weibliche Studierende gerne hätte im Physikbereich, hat man sich gedacht, anstatt jetzt Formeln zu lernen, schreiben wir jetzt einen Aufsatz darüber. Wie glaubst du, dass ein Atomkraftwerk sich auf die Umwelt auswirkt? Dann schreibst du den Aufsatz und dann gehst du später zu deinem Physikstudium, weil du denkst, da kann ich ja gute Aufsätze drüber schreiben, was Physik so ist. Und dann steht da ein Prof, der dir Formeln erzählt und du denkst dir so, Formeln, was soll ich denn damit? Und ich finde es irgendwie interessant, wenn Leute sagen so, hey, was habt ihr eigentlich mit dem Feminismus? Warum kritisiert ihr das so? Warum ist doch überhaupt nicht wichtig? Sind doch eh gaga. Hier haben sie eine Generation von Schülern verdorben, dadurch, dass sie auf den Lehrplan Einfluss haben und den Kindern die Möglichkeit geraubt haben, tatsächlich Bildung zu erfahren. Sie haben den Bildungsplan verwüstet und haben dann einfach, weißt du, für ein paar Jahrgänge das erfolgreich geschafft, dass die Leute in einem Physikstudium einfach nicht aufgehoben sind, weil sie zu dumm sind, dort weiterzulernen, weil sie einfach nicht diesen Mittelteil aus der Schule mitbekommen haben. Und wenn du auf sowas irgendwie nicht Acht gibst und da vielleicht auch irgendwie intervenierend einschreitest, dann ruiniert es halt wortwörtlich die Gesellschaft, die wir halt haben, weil wir halt das Bildungssystem zerstören. Und deswegen ist das mit dem Feministinnen kritisieren gar nicht so unwichtig, wie man sich das manchmal vielleicht vorstellt. Weil hier sieht man das relativ gut. Gut, hier haben wir die Simmons, die das dann eigenständig auch noch kritisiert und halt herausstellt, aber generell ist es halt wichtiger, wie man denkt, dass Bullshit das halt nicht stehen. Haben wir aber auch schon 100-mal gesagt, dass die Bildung in Gefahr ist und dass das einfach dieses Senken der Ansprüche, die Teilnahmeurkunden, Merit is Oppression. Ja, dieser ganze Mist. Ja. Und ich finde es toll, dass das eine Frau ist, die hingeht und das sagt. Ja, und dass das nicht wieder ein Mann machen muss. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass mehr Frauen wie die auch einfach mal aufstehen und sagen, wir müssen jetzt mal mit dem Blödsinn aufhören, das muss mal Butter bei die Fische. In Physik und Chemie muss man nun mal Formeln rechnen. Deswegen hatte ich da immer scheiß Noten, genau wie in allem, was in Mathe nach Algebra kam. Aber so ist es nun mal. Da hat man halt, die kann man ja ausgleichen. Dafür gibt es das Schulsystem. Ja. Wenn du halt nun mal besser schreibst oder liest, als du rechnest, dann musst du das halt woanders wettmachen. Dafür haben wir das System gestaltet und nicht, dass jeder studieren kann. Das ist einfach Quatsch. Und was will denn die Tante im Physikstudium mit einem Aufsatz über keine Ahnung was? Über Linsen oder Strahlung oder irgendeinen Kram? Was will sie denn damit im Studium? Sollen die dann da so weitermachen? Ja, schreibt eure Hausarbeit mal irgendwie, wie ihr euch vorstellt, wie das mit der Elektrizität funktionieren könnte. Oder was? Schreibt uns mal noch eine Anekdote mit rein, was ihr mit Elektrizität erlebt habt. Ja. Ein Let's Play, wie sich Elektrizität anfühlt. Und das ist in allen Bereichen so. Ich habe ja auch schon öfter von dieser Anlauftabelle gesprochen, wo Kinder in der Schule zuerst mal beigebracht bekommen, dass sie Vater auch V-A oder F-A-T-A schreiben können. Hauptsache, sie raffen irgendwie, wie das Wort klingt. Bei so Lernmethoden rollen sich mir die Fußnägel auf. Ja, dann hinterher beschweren sich die Leute, dass die jungen Leute keinen Punkt und Komma mehr kennen. Ach. Ja, aber wir können Schweine mit Menschen kreuzen. Ja. Auch in Deutschland, Schweinefarmen als Organersatzlager für Menschen. Scientists use stem cells to create human pig chimera embryos. Moment, da oben steht Netzfrauen drüber. Ja, da steht Netzfrauen drüber. Ja, rechtfertige dich. Netzfrauen ist so ein total geiler, möchtigem Alex Jones-Verschnitt von irgendwie Frauen, die geknallt sind. Die hatten wir doch schon, oder? Ja, hey, und die Netzfrauen sind die über die Red Pill Premiere geschrieben haben. Genau. Das hat was mit Pickup Artists zu tun, ist und Zeug. Ja, also wenn ihr mal so richtig lustigen Schwachsinn lesen wollt, Netzfrauen, da werdet ihr geholfen. Ja, aber der Witz ist, ich meine, ich habe das ja im Privaten schon erzählt, aber jetzt auch nochmal öffentlich. Ich kenne eine, die da mitschreibt. Und das ist eigentlich so eine liebe Person und ich habe eigentlich noch nicht erlebt, dass die irgendwie groß rumgesponnen hätte. Habe die allerdings auch seit ein paar Monaten nicht mehr getroffen. Also das nächste Mal, wenn sie mir über den Weg läuft, dann werde ich sie mal fragen. Das ist eine Musiklehrerin irgendwo aus dem Ländlichen in Niedersachsen, die ich da kenne. Also ich kann mir das bis heute nicht erklären, warum diese Person ja, da irgendwie mitmacht. Aber ich werde das noch herausfinden. Und Schweine im Weltall jetzt, oder was? Ja, nee, Schweine, Menschenschweine. Und da kann man dann jetzt irgendwie bestimmt nachlesen, wie furchtbar das ist, dass es Wissenschaft gibt. Und dass wir jetzt ein Mischwesen haben, damit wir ein künstliches Herz züchten können und so eine Kacke. Und wie furchtbar das ist. Das sind auch die übelsten Veganer. Das ist ein reiner Mensch-Tier-Hybrid, Ingo. Das musst du dir mal vorstellen. Wenn die da haben die das Schwein praktisch in die DNA von den Menschen reingetan. Oder was? Ja, also lest euch den Artikel einfach durch, wenn ihr ein bisschen lachen wollt. Also, das können genmodifizierte Schweine. Ja, ich habe auch wurden durch gentechnische Methoden diese Zuckermoleküle auch beim Schwein entfernt. Also habt ihr nicht gewusst, dass das in der Zukunft, weil wir ja zu wenig Nachwuchs haben, dass man den Kühen eine menschliche Gebärmutter einpflanzen möchte, damit dann die Kinder in den Kühen herangezogen werden, weil eine Kuh kann mindestens 4 bis 5 menschliche Babys gleichzeitig heranzüchten. Das kommt als nächstes. Wacht auf, stoppt den Tiermord. Wie kann man nur Fleisch essen? Ja. Ja, über dieses sollten wir auf Wunsch eines von unseren Zuschauern auch noch reden. Weil ich da ehrlich gesagt nicht viel zu sagen kann, außer ja, Soldatenkram halt. Also, ich weiß schon, warum ich da keinen Bock drauf hatte. Leuten auszusetzen in so einem. Vor allem wird der Eindruck erweckt, dass da die Sanitäter, dass die mit den Spezialeinheiten viel zu tun haben, aber es sind einfach nur die Sanitäter. Also es betrifft nicht die Spezialeinheiten Elite-Soldaten-Truppe, sondern Sanitäter, die alle Sanitäter ausbilden und halt auch dort sind. Also, und da hat eine Frau von furchtbaren Ritualen berichtet, die gemacht werden, um in die Truppe aufgenommen zu werden oder die Kameradschaft, Gemeinschaft. Und das wird wieder so ein Ding werden, was sich hinterher als komisch herausstellt. Aber ich denke, das gilt doch nicht nur Frauen, diese Gewaltrituale. Das gilt ja allen Rekruten. Das ist ja, das gibt's ja, also diesen Scheiß gibt's ja schon bei Soldaten eigentlich schon immer. Ja, das ist, der Chris hat das vorhin schön zusammengefasst, Solanum war es, der gemeint hat, also wenn man so Leute halt zusammensteckt und ihnen das Töten beibringt, dann muss man sich nicht wundern, wenn sowas entsteht. Ja. Also das ist nun mal, das ist eine dunkle Seite des Soldatentums, dass die offensichtlich dazu neigen, Druck untereinander abzulassen. Ja, aber so tust du doch auch Kameradschaft aufbauen durch diese merkwürdigen Rituale, tust du ja dann sozusagen einen Zusammenhalt. Ja, aber Leute irgendwie foltern und so praktisch an den Stuhl und dann stundenlang da festbinden und abspritzen mit kaltem Wasser und so. Ja, natürlich ist es fragwürdig, aber das, fragwürdig, genau das tut. Das ist, genau, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, aber genau das tut halt Zusammenhalt am stärksten aufbauen. Deswegen hat jede Ideologie Gewaltrituale, die sie miteinander ausführen. Deswegen siehst du ja auch in der Türkei nach dem Putsch, dass die ganzen Leute, die verdächtigt worden sind, dass sehr viele Leute gefoltert werden, weil das sozusagen den neuen Zusammenhalt dann bringt. Also, super. Ich weiß, dass ich das gerade sehr neutral formulieren tue und dass man das sich daran stören sollte und das sollte man auch. Aber ich meine nur, dass das ist pure Bronzezeit im Endeffekt. Ja, also halt, spricht eine psychologisch dunkle Seite des Menschen an. Hm. Und es sind aber die Sanitäter, nicht die Elite-Soldaten. Ja, aber das ist ja auch nur ein Ding, wo der Zipfel vom Teppich mal angehoben wird, dass das die Elite-Soldaten GSG 9 hatten den Skandal ja schon. Also das war vor Jahren doch schon, dass sie da irgendwo bei einem Elite-Dings das rausgefunden haben. Also das heißt mittlerweile Kommando-Spezial. Oder so Sachen wie das mit was? Dieser Frau, die auf der Gorsch Fock irgendwie da zu Tode gekommen ist. Natürlich, das ist natürlich interessanter auch für die Medien, wenn das einer Frau passiert, weil man kann das halt dann noch in diesen Engel drehen. Aber ich frage mich halt sowieso, welche denkende Frau will Soldatin sein? Also wie kommt man darauf? Ich hatte glücklicherweise schon den einfachen Weg. Ich musste nur eine mindestens dreiseitige Abhandlung darüber schreiben, warum ich nicht Soldat werden will. Und dann durfte ich 18 Monate in der Kindergartenküche schuften. Aber also ich habe mich extra noch bemüht, da rauszukommen. Warum soll, ich verstehe die ganze Motivation nicht, die dahinter steht. Und du hattest ja vorhin im Vorgespräch auch erwähnt, Abel, dass Frauen erwiesenermaßen halt für den Krieg auch nicht so geeignet sind. Oh. Das Ding ist halt, dass du beim Bund Fitnesstest hast und dass du halt für Frauen einen einfachen Fitnesstest hast, weil sie einfach körperlich nicht ganz so arg geeignet sind. Natürlich hast du deine Ausnahmen, wo dann eine Frau auch wirklich tatsächlich mit auch in die Kampftruppe passt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du dort ankommst als Frau, ist halt einfach nicht so hoch, weil du halt einfach nicht so viel Testosteron hast und dann halt auch viele Sachen einfach nicht so gut hinbekommst. Und wenn du jetzt so kleinere Einsätze hast, dann geht das noch irgendwie so. Aber wenn du jetzt wirklich einen größeren Krieg hast, wo wirklich mehr Leute eingesetzt werden, bedeutet das eigentlich nur, dass halt mehr unnötig Blut fließen wird, wenn halt schwächere Soldaten mit dabei sind. Also das ist halt so, weil du einfach schwächer bist. Ein Mann hat halt 40-50% mehr Oberkörperstärke, an Kameraden tragen ist dann halt einfacher. Ja, ist einfach so, keine Ahnung. Und du hast ja in einem Militär auch, sagen wir mal, eigentlich einen eher kleineren Teil an Soldaten. Viele Menschen stellen sich das so vor, dass du dann halt 100 Soldaten hast und dann so 5 Leute, die auf die aufpassen. Aber eigentlich ist es so, dass du so eine Soldatenquote oder so von 10, manchmal bis 30% hast, aber dass so der überwiegende Anteil eigentlich Schlafplätze organisiert, Transport organisiert, Organisation organisiert und dass so eigentlich der tatsächlich aktive Teil der Truppe eigentlich die Minderheit ist und dass du dann halt als Frau dort irgendwo ankommst. Und du hast, seitdem das Bund geöffnet worden ist für die Dame, hast du dann auch Umfragen, ja, was denkt ihr so, wie passen Frauen mit in Bundeswehrbetrieb? Und dann ist halt festzustellen, dass halt von den verschiedenen Umfragen der Prozentsatz von Männlein wie Weiblein, der sagt, Frauen sind körperlich nicht so geeignet für das, was wir hier machen, der ist mit den Jahren hochgegangen. Das ist halt auch irgendwie bezeichnend. Also, ja. Ja, das war hier noch irgendwie von Science Files zu den Frauen in der Bundeswehr. Ja, dann nimmt er das Truppenbild mit Dame oder ohne Dame, wie das Ding heißt, halt mit auseinander. Und man merkt halt dort, dass halt für Gender-Kram halt man gerne Frauen mit dabei hat und man ja zwar die Realität sich nicht dadurch ändert, dass man sagt, Gleichberechtigung, go, go, go, und dann hast du auch gleiche Leistung, aber ja, das ist halt Gleichberechtigung, yay, keine Ahnung. Zu guter Letzt, Martin Schulz wird Bundeskanzler oder will es zumindest werden. Also ich glaube ja immer noch, dass die SPD auf ein historisch niedriges Wahlergebnis, zumindest was die Nachkriegszeit angeht, jetzt hinarbeitet. Aber was die Medien ihn alle schillen im Moment, finde ich krass. Also. Wobei ich, um ehrlich zu sein, den Martin Schulz schon sympathisch finde. Es ist jetzt nicht so, dass ich den wählen würde, aber ich finde zumindest sozusagen, dass sie den ausgewählt haben, finde ich eine gute Idee. Das also, sagst du doch nur, weil der Ex-Alkoholiker ist. Ja, das stimmt. Na gut, er hat aber auch auf EU-Ebene ein paar Chancen und so, also gemacht. Rattenfänger versuchen, auf dem Rücken von Flüchtlingen Kapital zu schlagen, das ist schändlich und abstoßend. Meint er die Sozialindustrie und die Sicherheitsdienste? Nee, er meint die AfD, aber... Oder die Leute, die 300 Millionen aus dem Bundesanstaltsetat rausnehmen für Schwachse? Ach, beim Martin Schulz, da gibt es so eine lange Liste an inhaltlichen Sachen, die er auch schon verbockt hat, auch in der EU, wo er den Trilog, du hast so ein inoffizielles Instrument, wo du die Rechtsstaatlichkeit oder rechtlichen Rahmen der EU umgehst, um zu einer Entscheidung zu kommen. Und da tun sie halt keine Dokumentation aufführen. Und da war eine Ombudsfrau, die halt feststellen sollte, wie denn dieser Trilog funktioniert und wie man das in Rechtsstaatlichkeit hieven kann. Und Herr Schulz war da halt mega unkooperativ mit ihr und der hat eine lange Liste an Quatsch, den er gemacht hat. Aber ich finde immer noch, dass der besser passt wie Sigi. Also, ich würde nicht wählen, aber mir gefällt zumindest, dass die SPD sich etwas überlegt hat, dass sie den rausgewählt haben. Und über uns allen droht ja die öfter schon geäußerte Ambition von Frau Nahles, Kanzlerkandidatin werden zu wollen, für nächstes Mal oder so. Okay, habe ich noch nie gehört. Und nicht gedacht, dass sie uns die Schwesig geben, dieses Mal schon. Mit Schulz, ich sage voraus, dass die versuchen werden, Elemente aus Donald Trumps Wahlkampf zu kopieren. Mit ihm im Wahlkampf. Schulz-Memes, so wie das... Ja. St. Martin auf dem Spiegelcover. Hier schon mega irgendwie im Hintergrund. Oh je. Weil es gab doch auch schon diesen Twitter-Account, wo niemand wusste, wo der herkam, wo es hieß, der Gottkanzler Martin Schulz und so. Wo man einfach nur die Sprüche von Trump halt auf ihn ummünzt. Und ich glaube, da wird es irgendeine Media-Guerilla geben, die sagt, wir kopieren einfach den Trump-Wahlkampf und ändern den Namen, das wird schon. Es wird auf jeden Fall lustig und interessant im Wahlkampf. Wenn die SPD dann eine PP postet, dann bin ich auch dabei. Und dann wählt man auf jeden Fall den Martin wegen PP, weil das so gut funktioniert. Die sehen sich auch ein bisschen ähnlich. Wenn er dann im TV-Duell sagt, er will die Merkel einsperren, dann will ich ihn. Make Germany great again. Ja, komm, Martin. Der hat ja jetzt auch schon diesen, der ist noch hier im Chat. Blende doch nochmal kurz den Link von Solanum ein, von einer Stunde oder so da oben. Chris. Ja, die sind hier. Ich danke euch für das Vertrauen, für die Unterstützung, für diesen Tag. Danke. Und ab morgen heizen wir den Schwarzen ein. Ja, Martin Schulz. So könnt ihr euch... Also das ist auch schon wieder so Trump-esk. Also abgesehen von der unglücklichen Formulierung. Das wird auf jeden Fall interessant. Ja, aber ich meine... Man muss schon eigentlich, also entweder man muss sehr verblendet sein, um zu glauben, dass die SPD irgendwie an den Schwarzen vorbeiziehen kann oder rot, rot, grün, gelb oder keine Ahnung, was sie machen wollen. Also da muss man sich die Welt aber eigentlich schön saufen und als Ex-Alkoholiker ist das gefährlich. Das sollte sich einfach die CDU, die SPD, Grüne und die Linke zusammenlaufen und sagen, wir nennen uns jetzt die Bunte, und kämpfen gegen als Block gegen die AfD und mergen unsere Partei. Zu einer Partei Deutschlands. Das wäre doch was. Wie wir ja vorhin von unseren politisch bildenden Menschen gehört haben, ist das ja sowieso das Beste. Halt dieser Grundkonsens da. Genau. Und weißt alles, was irgendwie nicht so richtig in meinen demokratischen Horizont passt, kann man facepunchen. Ne? Ja, keine richtige Demokratie, genau. Facepunch, that shit. Genau, und dann hast du dein. Ich fände das gut, wenn die einfach so einen Merger machen würden, weißt du, das würde ein Zeichen setzen. Hast du den grünen Flügel und den schwarzen Flügel in der bunten Partei, in der bunten Einheitspartei. Das würde doch komplett den Zeitgeist treffen. Buntes Deutschland für Europa. Auf Genossinnen und Genossen zum 17. Parteitag der BED. Ja. Boah, als erstes kommt unsere Jugendorganisation mit einem kleinen Let's Play. Und danach hält Genossin Julia die Ansprache zum Geburtstag von unserer ewigen Führerin. Ja. Allahu Akbar, Genossen. Ja. Ja, ich meine, so ganz ehrlich, ich habe manchmal echt Probleme, wirklich Unterschiede in den Parteien zu sehen. Vielleicht bin ich mittlerweile auch so gut informiert, dass ich einfach nur noch zynisch bin. Einfach nichts mehr Positives abgewinnen kann. Aber das mit der Einheitspartei wäre halt schon eine Idee. Weißt du, das würde die Sache einfacher machen. Weißt? Dann hast du eine Einheitsbrei und dann kannst du noch ein bisschen Opposition haben. Und wenn sie sich nicht zieren, dann kann die AfD da auch mitmachen. So weit weg sind die von denen nicht. Bisschen Zusammenarbeit, bisschen hier, bisschen da, bisschen Umschläge mit Geld irgendwie austauschen und dann geht das schon. Ja. Und dann müssen sie sich auch keine Sorgen mehr machen, dass es eine Opposition gibt. Wie hat Gerhard Polt gesagt, ich brauche keine Opposition, weil ich bin ja schon ein Demokrat. Ja. Ja, ich glaube, der war seiner Zeit weit voraus. Oh ja, der Gerhard, das... Ich meine, mit dem weltweiten Rechtsruck wäre das halt auch dann auch mal ein richtiges Zeichen. Einheitsparteien, weißt du, in allen europäischen Ländern. Damit kann man den Rechtsruck auf jeden Fall aufheben. Und dann haben wir auch weniger Theater um den Wahlkampf. Ist ja so. Man weiß ja dann, was rauskommt. Also, ja, nur das Beste. Ne? Nur echte Demokratie. Ja, nur echte Demokratie. Richtig ist, was hinten rauskommt. Das ist schon immer so gewesen. Jetzt ist mal Schluss hier. Schon fast halb 10. Ja, Monster Stream. Ja. Dann würde ich sagen, macht's mal gut da draußen. Genau. Lasst euch nicht politisch bilden und denkt immer daran, he will not divide us. Ein Typ mit scheiß Metalbart und roten Haaren entgegenkommt, wechselt einfach die Straßenseite. Politikbasierte Evidenzgestaltung.